Herzlich willkommen zur Heiterscheiter Nummer 21. Ein queeres Stößchen aus den Zonen der Unbewohnbarkeit, Entschuldigung. Ich bin Joke. Hallo, ich bin Steff. Hallo, ich bin Marlene. Ich bin so weit weg vom Mikrofon, ob das so gut ist. Komm doch näher ran. Ich kann nicht, der Tisch ist zwischen mir. Achso, dann Entschuldigung, mache ich mal kurz den Rechner hier ein bisschen weiter nach vorne. Ja, so ist gut. So. Ah, ja, so ist schön. Ach, wir haben ja so viel auf dem Tisch stehen. Oh ja. Ich trinke Wasser. Das stimmt gar nicht. Doch, ich trinke auch Wasser. Ach, du trinkst auch Wasser. Achso. Wir haben heute uns für Zitrus entschieden. Oder Limonade? Zitruslimonade. Okay. In irgendeiner Form. Aber unterschiedliche auch. Mhm. Also Joko und ich waren heute Getränke shoppen im Getränkeladen unseres Vertrauens. So nach ein paar Monaten kann man ja jetzt auch schon mal vom Getränkeladen unseres Vertrauens reden. Joko trinkt, was trinkst du? Hauptsächlich. Weiße Heidi. Fassbrause Zitrone. Auf dem Deckel steht Prost, mein Engel. Und auch auf der Flasche. Auf der Flasche auch, ja. Auf der Flasche sind auch so glückliche Menschen, tanzende glückliche Menschen in bunten Blubberblasen zu sehen. Und wie ist es so? Schmeckt gut. Schmeckt gut. Und du, Steff, was trinkst du? Ich trinke ein absolut hip, stylisches Getränk. Nur beste Bio-Zutaten. Und zwar Lemonade. Mit Betonung auf Aid. Nicht Lemonade, sondern Lemonade. Wie Hilfe. Aha, und hilft man damit auch irgendjemandem? Lemonade trinken hilft, weil es ist aus fairem Handel. Ah. Ich trinke hier also eine Gutmensch-Limonade. Und sie ist sehr lecker. Ja? Also es ist sehr limonig, sehr säuerlich, aber dadurch aber auch herb. Ich glaube, du machst mit jedem Schluck die Welt ein bisschen besser. Oh nee. Ich nehme jetzt mal einen Schluck weiße Heidi. Das hat was Bodenständiges. Ich trinke, aus Hamburg. Was jetzt? Lemonade? Lemonade kommt aus Hamburg, natürlich. Woher sonst? Ich trinke Chabezo, weil ich das schon mal bei Nerds getrunken habe. Also bei dem anderen Podcast, den ich auch mache. Und ich fand es ganz lecker und ich fand, es passt so ganz gut zu der Limonenlimonaden. Limonen-Limonaden-Thema. Genau. Ich gieß mal noch ein bisschen nach. Wir haben auch schon gesagt, wir mischen auch so ein bisschen. Also wir tauschen auch mal. Wir sind ja nicht so. Wir können auch teilen. Manchmal. Ja. Mayoko ist noch nicht so, weiß noch nicht so. Das ist ja sommerlich Lemonade. Das andere trinke ich nicht. Achso, weil da ist Laktose drin. Ist Laktose drin, das will ich nicht trinken. Ist in den Laktosestreik gegangen. Ja, also. Stößchen. Ja, doch, also es ist tatsächlich sehr süß. Vielleicht mische ich das mal mit Lemonade. Ja, das könnte ganz gut sein. Ich mische das mal ein bisschen. Ich könnte ja, also unser heutiges Thema, jetzt auch sehr spontan nochmal umgeschwenkt, Computerspiele. Genau, ich wollte noch erzählen, dass wir jetzt erst eine halbe Stunde Verspätung anfangen, weil wir gerade noch eine halbe Stunde Katzenfotos angucken mussten. Ach, die Katzen. Das sind auch ganz niedliche Katzenfotos. Das sind sehr niedliche Katzenfotos. Sehr flauschig. Ja, oh, kann man trinken. Also meine Mischung jetzt. Ich hab so ein bisschen, bin so ein bisschen belegt heute. Das liegt an den Schoko-Tadern. Nee, vielleicht auch an den Pollen, die gerade tonnenweise durch die Luft schwirren. Ja, ich glaube auch. Ich mach mal das Fenster auf. Ja, es ist nach alter Tradition haben wir die ganze Zeit ein Thema vor Augen gehabt und haben jetzt noch kurz, bevor es losgehen sollte, umgeschwenkt auf Computerspiele. Ein von mir ja schon sehr lange gehegter Wunsch, mal einen Podcast oder eine Podcast-Folge zum Thema Computerspiele zu machen. Und niemand wollte es mit dir. Niemand wollte es mit mir machen. Genau. Letztes Mal hatten wir ja schon auch öffentlich darüber gesprochen, dass wir das ja ruhig mal machen könnten. Das kam, glaube ich, im letzten Podcast auch vor. Okay. In der letzten Folge. Ja, und jetzt sprechen wir darüber, weil wir da gerade mehr Bock zu hatten. Und man Joke jetzt auch wirklich vom DS wegreißen muss, damit er überhaupt bereit ist, hier mit uns zu sprechen und Steff auch schon so ein schönes Musikstückchen passend dazu gefunden hat. Hinten dran. Zum Thema. Ja, passend. Ja. Das passt auf jeden Fall. Deswegen müssen wir jetzt irgendwie die Zeit zwischen Joke wird vom DS weggerissen und dem Musikstück mit dem Thema füllen. Der Cat Content macht Arena am Flur. Ich hoffe, es ist nicht zu laut. Stimmt nicht. Tja. Warum wolltest du das Thema denn dringend mal machen? Marleen, sag doch mal. Naja, ich wollte das ja eigentlich im Nerds-Podcast machen, weil ich sehr gerne spiele und weil ich mir da mal in so einem elektronischen Zusammenhang, in so einem thematisch irgendwie Gedanken zu machen wollte. Jetzt bist du hier voll nicht im elektronischen Zusammenhang gelandet, sondern im queeren Zusammenhang. In der Küche. Ja, aber ich wäre ja auch nicht auf die Idee gekommen, das hier zu machen. Echt? Nee. Also ich hatte mich auch schon sehr gefreut über das Thema und tatsächlich das auch einfach zu hören. Wobei jetzt gerade so in den letzten Jahren an Erfahrungen oder so, da einfach einiges dazugekommen ist und ich so dieses Thema von wie wird mit Geschlecht bei Videospielen umgegangen oder bei so Spielen und Sexualität oder Identität einfach sehr, sehr spannend finde, manchmal absolut haarsträubend oder auch nervig und ätzend und sowas, aber es ist auch einfach so ganz tolle andere Andersartigkeiten oder andere Umgänge gibt und da sozusagen, finde ich, schon auch so Möglichkeiten ausgereizt werden für solche Sachen. Das finde ich eigentlich sehr, sehr spannend. Und sozusagen da auch mal auf der Ebene sich auszutauschen, vielleicht nochmal dann Empfehlungen von anderen zu hören oder zu bekommen, die vielleicht mal irgendwie noch ein Spiel kennengelernt haben oder so. Das finde ich eigentlich ganz gut. Und du? Ich? Ich spiele gern Computerspiele. Yeah. Und mir fallen nahezu automatisch die alles, was damit Geschlecht zu tun hat, fällt mir auf. Und es gibt durchaus Spiele, die ich aufgehört habe zu spielen, weil es mich genervt hat, zum Beispiel, weil die so sexistisch waren, dass ich sie nicht mehr weiterspielen konnte. Und es gibt auch Spiele, die mich total überraschen, positiv überraschen. Und ich weiß noch nicht so genau, ich habe das jetzt vorgeschlagen, dass wir lieber doch über Computerspiele reden, weil ich so ein bisschen schlapp bin irgendwie, vielleicht vom vielen Computerspielen. jetzt weiß ich noch gar nicht so genau, was ich dazu sagen soll. Also ich spiele gerade Zelda, The Minish Cap, auf dem DS, ein altes Spiel auf dem Nintendo DS. Da ist es recht klassisch, würde ich sagen. Ich bin ein kleiner männlicher Held, die weibliche Prinzessin wurde versteinert und ich muss die Welt retten. Und ich spiele es trotzdem. Aber es liegt nur daran, dass Zelda überhaupt eines der besten Spiele ist, die es überhaupt gibt. Sag ich jetzt mal so. Tja. Ich war ja nicht bei dem Workshop von dir. Oder nicht Workshop, sondern bei der Session über Computerspiele auf dem Gendercamp. Und hab mir auch noch nicht, da gab es so einen Mitschnitt, ne? Mhm. Den habe ich mir auch leider noch nicht angehört. Okay. Auch nicht. Ja. Aber ich glaube, wir können auch einfach darüber reden, ohne dass du das gehört hast oder dass ihr das gehört habt. Steff versucht gerade, Asche zu retten in den Aschenbecher hinein. Das ist nahezu erfolgreich gewesen. Ja, ich bin auch ein bisschen träge, ne? Ich glaube, es gibt auch ein bisschen. Heute hat mich der Heuschnupfen doll erwischt. Ein total krasses Wetter. Ja. Also, was mir jetzt noch eingefallen ist zu dem Workshop, was ich glaube ich letztes Mal auch schon gesagt hatte, bei der Gender Camp Review, ist, dass ich jetzt tatsächlich mal versuchen würde, Metroid zu spielen. Also mal reingucken würde aus den 80ern. Das ist dieses Spiel gewesen, wo man dann ganz am Ende erfährt, dass man die ganze Zeit eine Frau gespielt hat. Das war los. Ja. Überraschung, Überraschung. Krass. Das kann man auch nicht vorstellen. Also ein Spiel, was ich aufgehört habe zu spielen, weil ich das nicht ertragen habe, abgesehen davon, dass es auch mir spielerisch nicht so gut gefallen hat, aber auch weil ich es nicht ertragen habe, weil es so sexistisch war, war, ich glaube, Simon the Sorcerer 3, glaube ich. Auf jeden Fall war es ein neueres. Ja, es war ein neueres. Also 1 und 2 sind noch so relativ oldschool, Point-and-Click, so ein bisschen der Scum-Style, also so wie die alten LucasArts-Spiele so ein bisschen, aber es ist nicht LucasArts und es ist auch nicht Scum, aber so vom Stil her halt so 2D und unten halt irgendwie so ein Menü, wo man das aussuchen kann, was man jetzt machen will und so, und das, was wir da mal gespielt hatten, Joko und ich ein bisschen angespielt hatten zusammen, war so ein etwas neuerer Teil, der sich so in so einem Märchen, so im Grimms Märchen-Zusammenhang irgendwie auch bewegt hat, so mit Rotkäppchen und so. Und das war unerträglich. Also es war wirklich so klischee-mäßig irgendwie, dass es wirklich nicht spielbar war. Und an welchen Stellen war das? Ja, das war also eigentlich immer irgendwie, aber also in den Dialogen halt, ne? Und irgendwie so, also meistens, also ist ja oft gerade bei so Adventures, dass es dann in den Dialogen nochmal so besonders krass werden kann. Mhm. Aber soweit ich mich erinnere, waren die Zeichnungen der Figuren auch relativ anstrengend. Wobei ich über sowas eher noch hinwegsehen kann, wenn die Dialoge dann nicht so schlimm sind. Und da war es halt auch, also ich weiß wirklich nicht mehr genau, was genau da jetzt das Problem war, aber es war auf jeden Fall problematisch. Irgendwie haben wir gerade so einen leichten Durchzug. Ich probiere das mal kurz zu verhindern, indem ich gehe mal kurz in die Tür zu. Okay. Komm nicht mehr. Da war es auf jeden Fall so, dass in den Dialogen bei Simon the Sorcerer einfach alles über eine sexuelle Schiene gelaufen ist. Und das ist über so eine männlich-weibliche Schiene. Und es ist eigentlich ein Kinderspiel. Oder zumindest in einem jugendlichen Spiel oder so. Und das war echt total krass. Also auch so, einfach wo so Sexualität, Geschlecht, Männlichkeit, Weiblichkeit, Frau sein, Mann sein, reingebracht an Stellen, wo es einfach überhaupt nicht dazu passte. Trotzdem nochmal irgendwie mit reingebracht. Also irgendwie auch Teufel kommen raus. Ja. Irgendwie noch. Also in den Spielen ist es ja meistens so, ich würde glaube ich gerne nochmal so ein bisschen grundlegend was über die Spielarten sagen, wenn wir die so hineinwerfen. Ja. Dass man eben in solchen Spielen ganz viele Gegenstände sammeln muss. Genau. Und sie meistens auch kurios miteinander in Verbindung bringen muss, um weiterzukommen, um irgendwelche Aufgaben zu erfüllen, um irgendwie im Spiel weiterzukommen und eben aber auch mit den Leuten, mit Figuren in diesem Spiel reden, um Hinweise zu bekommen. Ja. Meistens ist es tatsächlich auch immer mit irgendwie Welt vom Untergang retten oder, also meistens ist es ja immer so, das geht's ums Ganze. Oder nach Hause kommen. Das ist auch ein sehr beliebtes Thema. Irgendwo auf irgendwelche mysteriöse Art und Weise irgendwo hintransportiert werden und dann irgendwie da wieder wegkommen. Gerne von Aliens entführt werden zum Beispiel. Sehr beliebtes Motiv. Vielleicht sollten wir noch mal so ein bisschen erzählen, was wir denn so spielen. Ich glaube, das könnte ganz praktisch sein. Also ich stehe ja eh immer nur Bossbox. Das war gelogen. Das war gelogen. Tja, neulich habe ich mir mal wieder die DOS-Box runtergeladen. Total verzückt, kurze Zeit. Von so ein paar alten Spielen, die ich früher gespielt habe. Prince of Persia. Genau, Prince of Persia. Ja. Toll. Ja, ich spiele gerne Point-and-Click-Adventures. Habe ich mit... waren so die ersten Computerspiele, die ich auch richtig intensiv gespielt habe. Die haben mir total gut gefallen, weil die so vielschichtig sind, weil man Rätsel lösen muss. Also ich mag gerne Spiele, die so ein bisschen mehr so Kombinationskram haben oder sowas. Ich bin ein großer LucasArts-Fan. Sehr, sehr großer. Das ist dann die Firma. Genau. Produktionsfirma. Genau, die haben relativ viele Point-and-Click-Adventures gemacht. Zum Beispiel Zack. Das ist ja auch eins meiner Lieblingsspiele. Und später habe ich angefangen, früher dachte ich immer, ich mag so überhaupt gar keine Kampfspiele. Das hat sich dann irgendwann geändert. Jetzt bin ich ja ein großer Kämpfer und finde es auch super, wenn Blut spritzt und ich in vielen verschiedenen fiesen Arten und Weisen kleine Monster töten kann. Das ist wirklich. Oder auch Räuber oder. Hier ist gerade ein kleines Katzenmonster zugange. Was ich überhaupt gar nicht spiele, sind so Ego-Shooter. Und zwar, weil ich mit der Perspektive nicht klarkomme. weil mir immer schwindelig wird, wenn ich so eine. Wie heißt denn das? Wie heißt denn die Perspektive? So ich in den Raum reinglotzen oder so. Tja, wahrscheinlich ist es dann einfach so eine Ich-Ego-Perspektive. Ja, wahrscheinlich. Also 3D ist, glaube ich, auch immer wichtig, ne? Also so Augenperspektive. Damit komme ich nicht klar. Ja gut, ich habe Nintendo 64, da spiele ich halt hauptsächlich Zelda drauf. Ich gebe erstmal weiter. Das findet sich bestimmt noch was wir so zu dritt auch spielen. Ansonsten mag ich ganz gerne so Denkspiele. Ich glaube, ich bin jetzt ein Denkspiele-Fan. Das ist ja furchtbar. Denkspiele heißt? Naja, was ich da zum Beispiel neulich wieder entdeckt hatte, dieses, ich glaube, es heißt Blockout, so 3D-Tetris. Das finde ich total super. Zum Beispiel. Das ist auch echt voll schwer. Das ist voll schwer, aber ich finde es sehr lustig. Also das ist so 3D-Tetris, wo man Tetris in den Raum reinspielt. Und man kann aber auch so total fiese, merkwürdige 3D, also nicht nur die Tetris-Figuren nehmen, sondern man kann sich noch so richtige 3D-Figuren, also noch über mehrere Ebenen mit komischen Auswölbungen überall und das überfordert mich ständig, ist aber total lustig. Den schaut mich so aufmunternd an. Meine Spielekarriere war auch erstmal sowas über Gameboy. Also, ich glaube, den hatte ich zum Beispiel viele Videospiele, Jahre habe ich an Gameboy und Super Nintendo verbracht. Da vor allem Jump'n'Runs. also, so echt klassisch von links nach rechts durch die Gegend laufen. Immer mal wieder irgendwelche großartigen Gegner bekämpfen, um weiterzukommen. Aber dann eben sozusagen auf so einer Kombinationsebene oder sowas nicht sonderlich anspruchsvoll. Super Nintendo dann auch ähnliche Spiele. Und Mario Kart. Computerspiele Da war tatsächlich dann auch das erste Computerspiel, das ich so kennengelernt habe, Prince of Persia. Da es aber nicht auf einem Computer sich befand, zu dem ich irgendwie immer Zugang hatte, hatte ich das dann halt auch nicht so oft spielen können. Aber es ist ja auch ein Jump'n'Run. So Lemmings. Mhm. Da hatte ich dann auch echt eine schwere Lemmings-Phase mit 12, 13, 14, so einen Dreh. Das war ja zumindest dann schon mal mit mehr Nachdenken und irgendwie sich schon genaue Pläne machen, wie man jetzt irgendwie diese Lemmings-Horden vor dem sicheren Tod bewahren kann. Wieso hast denn du die gleichen Spiele gespielt wie ich eigentlich als Kind? Du bist doch jetzt 4 Jahre jünger als ich. Steff hatte Geburtstag. Juhu. Ich hatte Geburtstag, juhu. Das verstehe ich jetzt gerade tatsächlich nicht so richtig. Vielleicht, weil ich entweder dann einfach jünger mit Sachen angefangen habe als du, zum Beispiel. Du hattest ja zum Beispiel keinen Gameboy. Ja. Und ich dann den Gameboy, oder als ich einen Gameboy bekommen habe, war, ich weiß auch nicht genau mehr, wie alt ich da war. Und da gab es den auch schon irgendwie. Aber ich hatte keinen Gameboy, weil ich keinen haben durfte. Nicht, weil es den da noch nicht gab. Ja, du hast ja Spiele gespielt, zum Beispiel sowas wie LucasArts, das ist ja schon alles nochmal eine Nummer älter. So Zack McCracken und sowas. Das ist ja schon, Zack McCracken gab es ja schon auf dem C64. Ich hatte aber, also wir hatten keinen C64. Ja, das gab es auch auf dem PC dann später, aber das ist ja schon relativ alt und das ist ja dann schon nochmal eine andere Generation von Computerspielen. Ja, dadurch, dass ich irgendwie so schon eine gewisse Computeraffinität hatte, aber das dazu irgendwie keine passenden Anschlüsse hatte, was so generell irgendwie Computer, umgehen mit Computer oder was man damit also machen kann, als auch was es dafür alles für tolle Spiele gibt, habe ich halt dann mit so Adventures überhaupt gar nichts zu tun gehabt. Also da hatte ich einfach überhaupt gar keinen Zugang zu. Deswegen habe ich eben auch sowas wie Zack McCracken oder Monkey Island oder was war's? Day of the Tentacle. Genau, Day of the Tentacle. Halt jetzt erst in den letzten Jahren kennengelernt durch euch. Und Zelda. Ich konnte vorher mit Zelda auch überhaupt nichts anfangen, aber ich kannte das Spiel auch gar nicht. Und für mich hatte so ich hatte, fand dieses simple und auch teilweise stupide Spielprinzip für mich halt dann erstmal ganz gut so. Was heißt simple und stupide? Ja, als Ausgleich, als irgendwie Entspannung, so. Was meinst du, so Jump'n'Run? Genau. Okay. Da, also zwar jetzt nicht ohne Ehrgeiz, weil das muss man dann schon haben, um irgendwie die Sachen immer und immer und immer und immer wieder zu spielen. Ja, das fand ich zum Beispiel blöd. Aber ja, aber ich meine, das musst du bei anderen Spielen auch machen. Immer und immer wieder irgendwas probieren. Das stimmt. So, und deswegen habe ich mich jetzt erst so langsam geöffnet für komplexere Spiele. Ich kann nochmal, die allerersten Spiele, die habe ich ja neulich auch wieder entdeckt, die ich gespielt habe, waren so, dank Katrin haben wir auch neulich den Namen rausgekriegt, Ellicat. Und Aldo habe ich dir ja auch gezeigt. Ganz tolles Spiel. Ist auch ein Jump'n'Run, ne? Ja, definitiv. Ich bin, glaube ich, bis Level 13 oder so sogar gekommen. Und so ein komisches Billardspiel. Aldo habe ich sehr dort gespielt. Also, und klar, so die meisten Helden in diesen Spielen waren dann männlich belegt. Aber dadurch, dass es halt dann nicht so viele Dialoge gab und sozusagen nicht immer wieder nochmal mehr Kontext hergestellt wurde durch solche Dialoge und Inhalte und sowas. Oder wenn es Dialoge gab, die dann doch sehr, sehr spielbezogen waren, war das auf jeden Fall eine Ebene, mit der ich mich dann auch nicht groß auseinandersetzen musste. Also so, ich hatte dafür eh noch keinen Blick, aber jetzt auch so rückblickend waren es einfach dann auch keine Sachen, ja, denen es in Berührung kam. Vielleicht bei den Sims dann. Die sind ja ganz schön viel später dann schon wieder, ne? Oder ja. Hast du die früher auch schon gespielt? Die ersten Sims. Oder? Ja. Das war dann auf dem Computer einer Freundin. So, da haben wir Stunden verbracht. Tja, also aber... Und was spielst du jetzt? Also, was jetzt akutes Spielen angeht, ich habe gar nichts. Ich habe jetzt... Also jetzt in diesem Moment nichts. Ach so. Das ist nicht wahr. Facebook-Spiele. Facebook-Spiele. Jede Menge. Ja, ja. Das sind auch Computerspiele. Ja klar, das sind auch Computerspiele. Aber die sind so klein, dass ich sie tatsächlich auch jetzt gerade nicht so spannend finde. Oder also so. Klar, das zum Thema Geschlecht lässt sich da bestimmt dann auch nochmal an entsprechender Stelle was sagen. Aber es ist halt, also das ist so sehr Fast Food, dass ich dann andere Dinge nochmal spannender finde, weil da noch mehr Welten irgendwie durch entstehen. Und das, also so, ich finde das in Bezug auf andere Spiele dann spannender. Aber das sind tatsächlich eher Spiele, die ich kennengelernt habe, dadurch, dass ihr sie spielt oder also und dann auch nur mit angeguckt habe, aber nicht selbst gespielt habe. Die Sachen, die ich richtig spannend finde. Mhm. So. Ach so, Sachen, die wir momentan aktuell auf der Xbox noch spielen, sind ja Mini-Ninjas. Wie ist das andere? Fable, genau. Also Fable 2. Haben wir bei, also ich habe es durchgespielt, du bist so kurz vor Schluss. Ja. Mal weitermachen. Ja, also ich habe gerade eben schon überlegt, also wenn es keine Computerspiele geben würde, mir würde was fehlen. Also Computerspiele nehmen einen relativ großen Raum in meiner Freizeitgestaltung ein, auf jeden Fall. Und ich habe, wie mit so vielem, was mit Computer zu tun hat, da so relativ spät angefangen, weil ich halt irgendwie da nicht so richtig einen Zugriff zu hatte. Und ich glaube, ich habe da so genremäßig, glaube ich, so ziemlich alles irgendwie durch. Ich habe, als ich noch kleiner war, als ich mir dann von meinem Geburtstagsgeld ein Sega Master System 2 gekauft habe, sehr zum Unmut meiner Mutter, die es überhaupt nicht nachvollziehen konnte, dass ich jetzt den Fernseher damit belege, da war drauf, in der Hardware direkt drin war, ohne dass man nochmal extra was dafür kaufen musste, war Alex Kidd, auch so eine Art Jump'n'Run. Und was ich darauf sehr viel gespielt habe, war Sonic. Das ist ja so das Jump'n'Run bei Sega gewesen. Also ich habe auf jeden Fall Alex Kidd und Sonic durchgespielt oder fast durch oder so, also sehr weit auf jeden Fall. Und dann hatte ich später nochmal, da war ich aber schon ein bisschen älter, hatte ich mal eine Playstation ausgeliehen. Da habe ich Rayman draufgespielt. Das ist auch ein Jump'n'Run. Das sind so die Jump'n'Run-Spiele, die ich... Also Mario nehme ich zum Beispiel gar nicht. Also Jump'n'Run war mal. Mittlerweile macht mir das quasi überhaupt keinen Spaß mehr, weil ich nämlich genau dieses irgendwie... Hand-Augen-Koordination immer wieder an der gleichen Stelle scheitern. Ding irgendwie, was mir als Kind überhaupt nichts ausgemacht hat, nervt mich jetzt total. Da habe ich auch keinen Bock mehr drauf, das zu spielen. Ist mir auch tatsächlich zu öde. Wobei ich ja jetzt neulich, habe ich ja das erste Mal Super Mario Galaxy gespielt. Das ist ja eigentlich auch ein Jump'n'Run und das war halt großartig. Da habe ich das erste Mal wieder seit Ewigkeiten also dieses Jump-and-Run-Gefühl gehabt von ja, ich will das weitermachen und ja, das ist ganz toll. Also das hat mich sehr begeistert. Ansonsten habe ich tatsächlich nicht mit Adventures weitergemacht, sondern mit Aufbauspielen. Siedler. Habe ich gespielt ganz viel. Ganz, also wirklich richtig lange und richtig viel Siedler 2. Also das Beste sowieso aller Siedlerteile ist ja nach wie vor Siedler 2. Ich habe es auch immer wieder mit anderen Teilen probiert, aber nein, Siedler 2 ist es einfach. Dann auch gerne mal zwischendurch wilde Phasen von so Aufbaustrategie. Da gibt es noch Civilization. Auch alle möglichen Teile, 1, 2, 3, 4, irgendwie auch wirklich nächtelang, wochenlang irgendwie durchgespielt. Auch sowas, stimmt, damals, als ich mit meinem damaligen Freund zusammen war, der hatte einen Laptop, oh, das war damals was ganz Tolles, und der hatte auch keine Maus und keinen und nur ein Schwarz-Weiß-Bildschirm, und der hatte Colonization auf seinem Laptop, und das habe ich auch richtig viel gespielt. Und das ist ja echt ganz fies eigentlich, so von der Thematik her, weil man da ja so die Kolonialisierung von Amerika spielt. Aber das Spiel, also gut, Civilization ist ja eigentlich auch echt schlimm, was sowas angeht, ne? Und bei Colonization fällt es halt noch mal ein bisschen mehr auf, weil man dann auch mal so die Wilden trifft und irgendwie dann mit denen handelt oder auch nicht so. Also es ist irgendwie alles ein bisschen echt böse. Darüber muss man dann die Unabhängigkeit erklären und so. Also es ist echt, also was so die Thematik angeht, echt fies. Aber das Spielprinzip hat mir gut gefallen. Das hat mir Spaß gemacht, das habe ich sehr gerne gespielt. Und dann auch gerne Adventures, wobei ich da schon auch gerne mal dann irgendwann aufgebe und denke, oh nee, das ist mir alles viel zu schwer und ich habe ja gar keinen Bock jetzt irgendwie groß weiter zu überlegen, wie es jetzt denn weitergeht und so. Und also auch gerne, phasenweise gerne irgendwelche Adventures, wobei ich auch schon lange kein gutes Adventure mehr gespielt habe. Also so, was jetzt so dieses Point-and-Click-Adventure angeht. Wir haben sie irgendwie jetzt durch, ne? Ja, müsste mal wieder was Gutes kommen irgendwie. Das ist irgendwie nicht so richtig was Tolles, ist mir da jetzt schon in letzter Zeit nicht mehr untergekommen. Sims, auch ganz furchtbar viel gespielt, auch Wochen meines Lebens in Sims versenkt. Vielleicht ist es auch leichter zu sagen, was ich nicht spiele. Weil dann dieser ganze Casual-Bereich irgendwie, da bin ich auch ganz, also das ist für mich ja tatsächlich echt so mentales Entspannen, und irgendwie auch da habe ich schon echt Abende, Nächte rein versenkt, und zwar wirklich Match 3 Games, irgendwie ganz schlimm eigentlich, voll stupider Scheiß. Man sehen kann sie alle. Ja, ich bin da auch mittlerweile echt total gut drin, weil ich das einfach irgendwie, das ist für mich so zack, zack, zack, zack, zack, zack, zack, irgendwie, also sowas wie Jewel Quest, oder ist ja so ein Klassiker da drin, oder ach, alles Mögliche gibt's da ja irgendwie an verschiedenen. Und spiele ich auch immer wieder mal gerne. Also es ist tatsächlich nichts, was, also das, die schlimme Phase ist, glaube ich, vorbei. Ich hatte so eine Phase, so ein Jahr oder so, wo ich irgendwie immer so mindestens 3 3 Match-3-Spiele auf einmal irgendwie am Start hatte und die irgendwie immer so abwechselnd gespielt habe. Stimmt, das ist jetzt weniger. Das ist ein bisschen weniger geworden. Ja, gibt ja jetzt auch Facebook-Spiele, ne? Das hat das so ein bisschen abgelöst irgendwie. Also ich spiele auch echt, bin immer so, ich kriege auch immer blöde Kommentare von allen Leuten, die irgendwie mit mir auf Facebook befreundet sind, weil ich immer irgendwelche neuen Spiele ausprobiere auf Facebook und irgendwie gucke und die meisten aber dann so nach 2, 3, immer alle einlade und dann irgendwie nach 2, 3 Tagen feststelle, ach, die ist doch nicht so toll, und dann wieder aufhöre. Aber es gibt so ein paar, die dann tatsächlich geblieben sind, und das sind bei mir so 4. Die ich auch irgendwie regelmäßig spiele und auch sehr gerne spiele. So. Halt so zwischendurch. Und das hat bei mir so ein bisschen diesen Match 3 mental irgendwie abschalten, irgendwie so ein bisschen das aufgelöst. Und ich spiele auch tatsächlich nicht mehr so viel am Rechner, sondern dann eher DS, den ich mir halt irgendwann mal dann selber geschenkt habe und da mir selber mal zu Weihnachten geschenkt habe, ich da auch so ganz happy drüber war und auch allen anderen die Freude gemacht habe. Ich wollte sagen, wir waren auch dann ganz happy. Ja. Also ich bin ja immer so diejenige, die so einen Scheiß kauft irgendwie, und das alle anderen. Das meiste Geld. Ja, aber es war nicht immer so. Ja. Also es war ja auch schon vorher so, dass ich halt irgendwie, also so viel mehr habe ich jetzt nicht irgendwie. Aber ich kaufe mehr. Also ich gehe für sowas halt Geld aus irgendwie. Ne? Also ich bin dann so diejenige, die dann auch irgendwie so Spiele kauft und so Konsolen kauft und sowas irgendwie. Und ich glaube tatsächlich, ich hatte so ein Trauma mit diesem Sega Master System 2, wo ich dann irgendwie das war irgendwie doof und das war irgendwie böse und das durfte ich nicht spielen und das ist ja so teuer und so. Und es ist irgendwie bei mir so hängen geblieben und ich habe ganz lange gebraucht, um mich dann irgendwann mal dabei zu erwischen, dass ich so dachte, Mann, ey, du bist jetzt irgendwie 30 oder so, jetzt kannst du auch mal anfangen, dir das einfach zu kaufen, wenn du da Bock drauf hast. Und das mache ich jetzt einfach. Das Trauma arbeite ich jetzt auf, indem ich einfach ganz viel irgendwie mir auch irgendwie bezahlt. Ja, genau, auf dem iPod spiele ich auch ganz viel, ne? Auch ganz, ganz. Das hat auch ein bisschen diese Metri-Geschichte am Rechner abgelöst, dass ich auf dem iPod viele spiele. Also ich habe zwei Screens voller Spiele und auch immer ausgewählt. Also ich habe viel, viel mehr auf dem Rechner, die ich dann ab und zu mal drauflade oder so. Also, wie gesagt, also ohne Spiele wäre mein Leben echt irgendwie, also ich würde viel mehr lesen, glaube ich. Weil ich gucke eigentlich so gut wie gar keine Filme mehr oder ich gucke mal so eine Serie, mal phasenweise, aber das meiste, was ich sozusagen mache, ist irgendwie an so Spaß, ist tatsächlich Computerspiele spielen. Das ist für mich irgendwie echt wichtig. Weil es gibt da ja auch immer mal wieder so Phasen darin. Also ich glaube, durch Facebook und den iPod ist tatsächlich nochmal alltäglicher wahrscheinlich geworden. So überall immer. Wobei, sonst konnte man ja noch auf dem Handy irgendwie irgendwelche kleinen Spielchen machen. Ja. Ja, für manche Spiele lohnt sich es ja auch gar nicht. Oder bei manchen Spielen ist es ja auch einfach gut, das dann irgendwie doch mal so ein bisschen zusammengepackter durchzuspielen. Als über Jahre hinweg immer mal wieder so ein bisschen. Ja. Das macht es unglaublich schwierig, gerade so bei Geschichten wieder reinzukommen. Wo bin ich überhaupt? Was muss ich jetzt machen? Und so. Muss natürlich dann auch in die Tagesstruktur passen. Ja, ich schreibe ja, will ja eigentlich Magisterarbeit schreiben. Da das ist ganz super. Gut. Da kann man ja mal so sämtliche Zelda-Zentren spielen noch. Was ich nochmal schnell sagen wollte, bevor es total langweilig wird, hier unsere Spiele aufzuzählen, ist, was ich total gerne mache, ist, also schon eigentlich, seitdem ich dann doch mal ein bisschen mehr Zugriff auf so Spiele hatte, ist mit anderen Leuten zusammenspielen. Also das macht mir sehr, sehr, sehr viel Spaß. Und zwar wirklich nicht nur so Multiplayer, das gab es auch einfach ganz lange für mich gar nicht so richtig als Möglichkeit und habe ich auch bis jetzt irgendwie nicht so jetzt so die Spiele, die ich so total viel so im Multiplayer-Modus spiele, aber so zu zweit oder zu dritt auch irgendwie zusammen irgendwas zu spielen, das ist ganz toll. Also Joko und ich haben ja schon ein jahrelang während des Zelda-Projekts zum Beispiel irgendwie was wir immer mal wieder so phasenweise irgendwie haben, was wir dann immer mal wieder spielen. Und das ist wirklich dann so dieses, entweder zusammen so ein Point-and-Click spielen irgendwie und dann zusammen überlegen und dann darf halt irgendwie jede Person mal an die Maus und dann hat man vielleicht auch gar keinen Bock mehr und will jetzt irgendwas anderes spielen oder so. Oder zum Beispiel auch Rollenspiele, habe ich noch gar nicht gesagt. Irgendwie habe ich auch irgendwie eine Zeit lang haben Luke und ich auch viel vom Rechner gehangen und Baldur's Gate 2 gespielt. Wie hieß? Baldur's Gate 2. Das ist auch so ein Rollenspiel. Es ist, das ist das, wo man, wenn man eine weibliche Figur spielt, dann eine lesbische Geschichte bekommt. Ah, okay. Eine latent lesbische Geschichte. Das ist das mit dem Hamster. Genau. Wo man der böse Krieger mit dem kleinen Hamster ist. Mit so einem kleinen Hamster. Also das ist so ein, halt auch wie so Papier-Rollenspiele, wo man dann so rumrennt und sich Ausrüstung kauft und Zaubersprüche lernt. Genau, und die dann einsetzen. Erfahrungspunkte sammeln. Genau, und dann so. Und levelt und ablevelt und so. Genau. Dicke Waffen und dann so Dungeons und dann noch. Also wir haben auch Sims gespielt, ganz viel zu zweit und so, ne? Wir haben viel zu zweit vorm Rechner gesessen. Ja. Oder auch mit dir, Steff, irgendwie, ne? Oder wir haben auch zu dritt vor der Xbox gesessen und eine Person hat halt irgendein Spiel gespielt, Fable 2 zum Beispiel oder so. Also das, ich finde das echt schön. Also mir macht es auch viel Spaß, Sachen irgendwie zusammenzuspielen und da gemeinsam an so einem Spiel irgendwie weiterzukommen und so. Und jetzt nicht nur dieses irgendwie eine Person spielt und die anderen gucken zu, sondern tatsächlich so als gemeinsames Event irgendwie zu machen. Ist ja auch praktisch. Letztendlich, wenn man als Einzelperson sich auch nur begrenzt konzentrieren kann, ist ja praktisch, wenn man sich da so durchwechseln kann und dadurch ja insgesamt an dem Spiel auch weiterkommen kann. Ja. Ja, oder auch einfach verschiedene Talente, ne? Also ohne Marlene wäre ich nie durch diese Regel getaucht bei Zelda. Ich habe es einfach nicht geschafft. Ja, also genau, wenn man dann so verschiedene Talente hat. Ne? Aber Marlene hat es dann in der Nacht. Ja, Joko hat neben mir geschlafen. Und ich habe es irgendwie, es war irgendwie so eine, da muss man halt so eine bestimmte Strecke in einer bestimmten Zeit schaffen, schwimmend, muss immer durch so Ringe durch. Und durchtauchen. Und man hatte immer 4 Minuten. Und ich, Joko ist schon längst eingeschlafen gewesen neben mir und hat geschnarcht. Wahrscheinlich von wegen geträumt. Und ich habe da neben ihm gesessen und habe 4 Minuten, also wirklich stundenlang, das waren echt, also 4 Minuten können ja dann auch schnell rumgehen, ne? Und dann nochmal 4 Minuten, das machst du halt irgendwie 50 Mal. Das machst du irgendwie richtig, also wenn du es dann geschafft hast, hat es ewig gedauert. Und irgendwann, ich bin dann, morgens konnte ich dann verkünden, ich habe es geschafft. Mit seinen Augenringen. Ich hab's geschafft. Ja. Das habe ich neulich ja die Maske der Liebenden erarbeitet. Ja. Naja, also da so verschiedene Talente am gleichen Spiel irgendwie zu haben, finde ich irgendwie toll. Also, dass man das auch so verbinden kann. Also, ich finde das auch gar nicht so schlimm. Also das sind ja eigentlich Spiele, die, glaube ich, eigentlich gar nicht darauf ausgerichtet sind, dass man sie zu mehr von weiter spielt. Aber es funktioniert, finde ich, ziemlich gut. Es macht mir Spaß. Ich wollte mal bei so zu Geschlecht und so. Wir machen ja auch so einen kühlen Podcast. Ja, ne? Ja, sag da mal was. Ja, ich will das jetzt mal hier auch mal hier was. Also, true queer. Sag mal was Queeres. Das kann ich nicht. Ach komm, mach schon. Also, ja, sag mal was Queeres. Jetzt mach doch mal. Ich wollte, wo du meinst, das, so, was du jetzt sagst, ist queer. Nein. wo Marlene eben meinte, so schlimme Erfahrungen mit Computerspielen aufarbeiten, dass Sega Master System was falsch war. Finde ich ja, dass ich schon, also diese ganze Vorliebe für so Abenteuerspiele kommt bei mir ja daher, dass meine Mutter halt pädagogisch wertvoll nicht wollte, dass ich so Spiele, in denen gekämpft wird. Was ja auch einmal dazu, was mein so traumatisches Erlebnis mit Computerspielen war, war ja, dass dann irgendwie zu Hause diese eine Flugsimulation aufgetaucht ist. Die kennt ihr so Flugsimulationen, so alte, wo man dann halt so ein Cockpit hat und dann sieht man unter sich so Boden und dann muss man halt die ganze Zeit Bomben abwerfen. In bestimmter Zeit irgendwie bestimmte Lagerstätten kaputt machen. Ja, das ist aber ein nettes Spiel. Ja, genau, das habe ich nämlich, da war ich noch ganz klein, habe ich heimlich alleine installiert und losgespielt. So meine erste großartige Tat am Rechner. Und das hat dann meine Mutter entdeckt, hat es sofort weggetan. Und seitdem habe ich dann keine Kampfspiele mehr gespielt. Nein. Seitdem kein Krieg mehr. Genau, und das hat nämlich tatsächlich auch dann echt lange gedauert, bis ich dann ja irgendwie dann doch meine Vorliebe für so stumpfes Geballer entdeckt habe. Finde ich schon. Ja, habe ich dann, ja. Also ich spiele inzwischen, also hier. Also was ich ja auch spiele, ist zum Beispiel Westnoth. Das ist so ein Open-Source-Strategie, verteil über den Platz und macht deine Gegner platt. Spiel, das ist das, wo man auch Babys hauen muss. Mhm. Ja. Also das ist irgendwie Strategie und auch hochleveln und Gegner platt machen. Und was ich zum Beispiel auch total gerne eine ganze Zeit lang gespielt habe, ist Heroes of Might and Magic. Da geht es auch eigentlich nur darum, sich so Armeen zusammenzustellen und gegen andere Armeen zu kämpfen. Außer, dass diese tollen Armeen dann aus so Fabelwesen bestehen, die dann besondere Sachen können. Mhm. Und was ich finde ja zum Beispiel Fable total super und kämpft er ja auch total gerne. Also, und das Splitz spritzt auch ordentlich. Das Splitz ist echt ziemlich, ja. Wobei inzwischen bin ich so gut mit dem Zaubern, dass ich nicht mehr so... Wobei... Stimmt auch nicht ganz. Stück hat hier noch Cider gekauft. Ich mach den mal auf. Aber er ist lieblich, ich warne. Ja. Okay. Ich mag das. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass ich schon denke, dass so meine Computerspielgeschichte sehr gegendert ist, würde ich sagen. So von wegen, was man... Also dass es dann so eine unglückliche Verbindung ist von das nicht dürfen. Also es ist, glaube ich, sowohl Klasse als auch Geschlecht. Also ich habe sowohl halt so dieses das wurde da nicht so gesagt, aber ich empfinde es halt so, weil es einfach sehr deutlich ist, dass ich irgendwie als damals ja noch Mädchen offensichtlich immer nur so liebe Spiele gespielt habe oder halt so, wo es halt nicht so um blödes Kämpfen oder so geht. Mhm. Und solche Spiele erst später über dann männliche Freunde kennengelernt habe, die dann irgendwie so ganz andere Spiele gespielt haben als ich. Und, ich muss mal ganz kurz unterbrechen und der Katze das Spielzeug in den Flur werfen, damit sie mich nicht so stört. Moment. Und so dankbar läuft sie hinterher. So. Und Klasse, glaube ich, ist ganz viel so, dass so Computerspiele so einen Anspruch haben müssen. Dass man da irgendwie denken muss und dass man was lernen muss. Und ich habe ja auch so ganz viele Lernspiele immer gespielt. Hatte sogar ein Aufklärungsspiel. Das ist dann auch Point and Click. Ja, das ist ja auch Point and Click. Und Dialoge. Point and Pleasure. Ich erinnere mich leider nicht mehr dran, was man da so machen könnte. Toll. Das wäre wahrscheinlich jetzt spannend. Ich hatte genau ein Bildungsspiel. Das hatte mir auch sehr viel Spaß gemacht. Das hatte was mit Biologie zu tun. Das war auch sehr fancy aufgemacht. War ja klar. Aber sonst? Möchtest du auch zwei da lieblich? Ja. Also das finde ich schon, also da finde ich schon, macht sich das so in meiner Computerspielgeschichte bemerkbar, dass ich da so halt an bestimmten Kategoriepunkten anknüpfe und da offensichtlich dann auch beeinflusst wurde. Was mir bei Geschlecht noch einfällt, ist, da war ich so, sagen wir mal so 18 vielleicht, da hatte ich meinen ersten Computer und dann konnte ich natürlich dafür auch Computerspiele kaufen und bin natürlich sofort auf die Suche gegangen nach Computerspielen und dachte auch dann irgendwie, dachte ich dann schon so, ach, Adventure kannst du ja mal irgendwie dir angucken. Und ich hatte fand auch so irgendeinen Umgang mit Sexualität durchaus spannend und bin dann so durch die ich so auf der Suche auch irgendwie nach irgendeiner Art von Umgang mit Sexualität auch so als relativ frisch identifizierte Lesbe, also auch so dieses Lesbischsein war halt auch einfach da irgendwie schon auch durchaus Thema oder da irgend so einen Umgang mit suchen. Und damals hatte ich das noch nicht so verstanden, dass halt irgendwie so das, was halt so als Sexualität vermarktet wird, halt einfach mal heterosexuell gemeint ist. Und habe mir dann Leisure Suit Larry gekauft, tatsächlich. Hm. Das hatte ich auch noch. Das ist das? Ja, das ist ganz schlimm. Das ist richtig schlimm. Das ist eine ganze Reihe von Adventures. Und Leisure Suit Larry ist halt so ein kleiner Hund, oder? Nein, das ist kein Hund, das ist ein Mann. Das ist ein kleiner Mann, der... dann habe ich das jetzt verwechselt. Der, ich kann gleich mal aufstehen und es holen irgendwie. Also das Cover an sich ist schon sehr großartig. Der halt, ich kenne auch nur dieses eine, diese eine Folge, der halt irgendwie auf Frauenjagd ist. So. Und in dem Teil geht es halt darum, da ist er halt auf einem Kreuzfahrtschiff und es geht halt darum, dass er halt da möglichst viele Schnecken irgendwie abkriegt, die alle natürlich extrem so klischee-mäßig irgendwie mit großen Busen und irgendwie vollen Lippen und keine Ahnung was irgendwie ausgestattet sind und er halt irgendwie immer keine Schnitte hat bei denen und dann immer über Tricks halt irgendwie probieren muss, dann doch noch irgendwie an die ranzukommen. Und das ist halt irgendwie so das Ziel dieses Adventure-Spiels. Es ist nicht, also es hat schon durchaus Anspruch, was so die Rätsel angeht. Das ist jetzt nicht so total platt, aber die Geschichte ist natürlich einfach extrem scheiße. Und ich habe das tatsächlich durchgespielt irgendwie, weil und tatsächlich auch mit so einer Idee von irgendwie, naja, ich stehe ja auf Frauen, also muss mir das ja gefallen. Und es war halt irgendwie schon auch wirklich der verzweifelte Versuch von mir, mich mit dieser Hauptfigur zu identifizieren. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Hm. Und ich war sehr enttäuscht und dachte halt, mit mir stimmt irgendwas nicht. Also es war tatsächlich, ich dachte halt irgendwie, das muss ja irgendwie gehen eigentlich. Ne? Und ich war dann auch so ein bisschen hat so echt so einen, kann ich mich noch erinnern, sehr schalen Beigeschmack hinterlassen, so dieses, also das ist halt, ne, man sieht nichts, jetzt sag mal so, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass man da jetzt groß irgendwelche sexuellen Handlungen sieht, das ist aber einfach extrem sexuell aufgeladen, dieses Spiel, und es geht auch ganz klar um Sex, es wird halt nur einfach nicht, jetzt pornomäßig oder so da dargestellt. So viel zum Thema Geschlecht im Spiel. Ich guck mal, ob ich es finde. Könnt ihr noch einmal nehmen? Also ich würde auf jeden Fall ja noch sehr, sehr gerne zu diesem paar sehr positiv oder sehr überraschenden Beispielen ja auch mal kommen. Ja. Aber auch dann gerne in Marlins Anwesenheit. Weil ich das auch alles dann gar nicht mehr immer so genau zusammenbekomme. Ja. Was ja auch noch ein großes Thema ist, ist ja dann wiederum diese so eine Homo-Perspektive auf Spiele. Da habe ich jetzt auch gerade jüngst mal so eine Gay-Gamers-Seite gesehen. Die habe ich noch nicht auch entdeckt. Ich kann das mal ganz kurz was gefunden, tatsächlich. Da werden halt dann die schwulsten oder so Helden gekürt. Oder Spielfiguren. Und das, ich finde, es hat aber also halt schon so auch so eine Umdeutung oder Sichtbarkeit machen von irgendwie Spielcharakteren. Ich habe mir gar nicht angeguckt, wer da jetzt. Ich kannte die wenigsten, glaube ich. So, Jürgen, du musst jetzt schon beschreiben, was du in der Hand hast. Das wird das schwierig. Ich gucke mir nur gerade das Cover an. Schön auch hier die Geruchsrubbelkarte. Geruchsrubbelkarte. Wo man dann immer im Spiel wird dann gesagt, so jetzt rubbel mal an Feld 9. Und dann rubbelt man an Feld 9 und dann hat man den Geruch in der Nase, den man jetzt eigentlich im Spiel sozusagen dann haben sollte. Toll. Wow. Das ist aus den 90ern. Ich rubbel mal, mal gucken, was passiert. Das ist eine Schokolade, tatsächlich. Ah, hier gibt es zumindest schon mal hier Tastenkürzel für irgendwelche Befehle, die man dann geben kann. Zum Beispiel Inventarpunktzahl. Der Chef kommt, Geschwindigkeit, mehr Schweinereien, weniger Schweinereien. Das ist ja schon auch schon gut. Also es ist sehr schlimm. Ja. Sehr, sehr schlimm. Viele große Brüste. Ja. Und es gibt auch einen schwulen oder einen sehr tuntigen, wie heißen die denn, diese Schiffsangestellten? Nicht Steward, sondern irgendwie Purser? Das hatten wir ja schon mal, diese Auseinandersetzung, die eigentlich nochmal heißen. Dieser Grad. Ja. Der auch extrem negativ belegt ist. Gucken wir mal noch ein bisschen rum hier. Nummer 4 ist nicht mehr zu lesen. Mit dem schönen Titel Cybersniff 2000 TM. Naja, gut. Jetzt wart ihr irgendwie gerade schon einen Schritt weiter bei? Nein, ich meinte nur, dass ich sehr, sehr gerne ja auch mal genauer auf diese ganzen, ich nenne sie mal Positivbeispiele, eingehen würde. Und diese Skurrilitäten oder sowas, die da drin auftauchen. Bei Gay Gamers? Nee, das war jetzt noch was weiteres. Ach so. Das war noch ein... dass es das ja auch gibt, irgendwie ein Umdeuten oder sichtbar machen oder sowas. Ja, also was ja bei Gay Gamers auch auftaucht und was uns ja auch aufgefallen ist, weil wir das halt auch gespielt haben, ist in Chrono Trigger gibt es eine Figur, die sich geschlechtlich verweigert, auch das ausspricht, dass sie sich geschlechtlich verweigert, der es nur um Macht geht, die ganz eindeutig sagt, dass sie sich geschlechtlich nicht verorten möchte, weil das Einzige, was sowieso relevant ist, ist, Macht zu haben. Und diese Figur taucht auch auf in der Beschreibung auf der Webseite. Die können wir ja auch vielleicht verlinken auf der Webseite. Gay Gamers. War das dann nicht auch bei Chrono Trigger, dass es dann... Da gab's doch, da wurde das doch auch irgendwie sexualisiert zwischendurch mal. So, oder? Gab es da nicht dann auch irgendwie Beziehungsstrukturen zwischen den einzelnen Figuren oder so? Ja, es gab zum Beispiel eine weibliche Führungsperson. Und diese weibliche Führungsperson, es gab so eine Geschichte von so einer Art weiblicher Häuptling, kann man das vielleicht nennen, aus so einem Urzeitvolk. Steinzeit so ein bisschen. Und diese Ayla heißt sie, und die ist verlobt mit jemandem und der fühlte sich ihr nicht gewachsen oder war irgendwie so ein bisschen, hatte so ein bisschen Angst, dass sie vielleicht jemanden anders toller finden könnte, der mehr drauf hat als sie. Da so eine Geschichte gab es da irgendwie, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Also da ist auf jeden Fall so... Nee, also der mehr drauf hat als die männliche Figur, mit der Ayla verlobt ist oder so. Da gibt es auf jeden Fall keine geschlechtliche Zuordnung, was so zum Beispiel Kraft angeht. Also ich glaube, sie ist Häuptling, weil sie die kräftigste ist oder sowas. Genau. Ich glaube, sowas wird auch noch erklärt. Mhm. Die stärkste Person wird Häuptling und das ist halt Ayla. Also ich glaube, Beziehungsstrukturen gab es nicht, soweit ich mich erinnere. Na doch, aber sie war verlobt, bin ich mir ziemlich sicher. Also ich dachte jetzt zwischen denen, man ist ja so eine Gruppe aus rumlaufenden Figuren. Mhm. Ich glaube, zwischen denen gab es jetzt keine Beziehungsstrukturen. Und es gibt ein Female Nerd, fällt mir dabei noch ein. So Post-Gender Camp. Mhm. Stimmt, die kleine Wissenschaftlerin, ne? Ja. Die Erfinderin. Also das war uns auf jeden Fall, also Chrono Trigger war uns auf jeden Fall positiv aufgefallen, weil die Figuren halt relativ unabhängig von Geschlecht gut waren. Also nicht nach Geschlecht sortiert irgendwelche Fähigkeiten hatten, sondern eher Fähigkeiten unabhängig vom Geschlecht hatten. Gibt's übrigens für den DS auch. Echt? Kann man spielen, ja. So. Bei Chrono Trigger war ich dann ja irgendwann. Das hast du dann auch für mich gemacht, ne? Die blöde Maus gefangen. Ist ja auch so eine 1000-mal Wiederhol-Position, wo man irgendwie so eine kleine Maus fangen muss. Man muss ganz schnell so ein Rohrsystem entlang laufen und sowas. Geht bei mir einfach aus. Das ist aber eigentlich, eigentlich so ein Rollenspiel-Adventure, ja. Sollte man dazu sagen, so als Genre. Auch so Anfang der 90er, glaube ich, ist das rausgekommen. Für den Super Nintendo. Allerdings nie in Deutschland, sondern nur in Japan und auf in USA. Und jetzt gibt es aber auch für den DS in Deutschland. Okay. Finally. Ist ja dann spannend zu gucken, ob da jetzt eigentlich mal dann was dran verändert wurde. Ja, ich habe mal gehört, dass da so ein paar Rätsel auf dem DS angepasst wurden. Also es wurde so ein bisschen angepasst, aber jetzt nicht so viel. Das ist schon das Original Chrono Trigger, was ja auch als mit eins der besten Computerspiele ever gehandelt wird. Oh wow. Na, das schreit doch schon nach Anschaffung. Nochmal für den DS. Ja. Tja. Ach, ich habe irgendwie das Gefühl, ich kann irgendwie nur Sachen erzählen, die ich irgendwie auch schon an anderen Stellen erzählt habe. Ich könnte jetzt noch erzählen, dass man ja bei Pet Society, was ja eins von diesen Facebook-Spielen ist, wo man so ein Tierchen hat und es irgendwie so in so einem Haus wohnt und das kann man dann irgendwie einrichten, das Haus und so, und das Tierchen kann man anziehen. Das ist eigentlich so die Hauptaufgabe. Dass man da halt sowieso erstmal, also man muss sich zwar am Anfang entscheiden, was für ein Geschlecht dieses Tierchen haben muss. Die Tierchen unterscheiden sich aber weder visuell voneinander, je nachdem welches Geschlecht sie haben, noch kann man irgendwie, ist es nicht so, dass man irgendwelche Sachen irgendwie machen oder nicht machen kann. Also man kann eigentlich alles, also alle Tierchen machen irgendwie, alle können alles machen. Das Einzige, worin sie sich unterscheiden, ist die Lache. Ja. Also sie haben sowieso nicht sonderlich viele Geräusche, die sie machen können, aber eins davon ist Lachen. Und da gibt es halt einmal ein hohes Lachen für die weiblichen Tiere und ein tiefes Lachen für die männlichen Tiere. Und Schnurren. Sie schnurren, aber die schnurren, glaube ich, gleich, oder? Nee, schnurren sie unterschiedlich. Okay, also. So. Okay, sie schnurren hoch und die Stimme ist unterschiedlich. Ja. So. Und man kann aber kostenlos eine Geschlechtsumwandlung machen, jederzeit. Kein Problem. Das kann man übrigens auch bei einem anderen Facebook-Spiel, bei Country Story. Da ist man so eine Farmer-Person und muss halt irgendwie so Bäumchen anpflanzen und Tierchen haben und so. Und da kann man auch das Geschlecht jederzeit kostenlos wechseln. Das ist ja schon mal praktisch. Oder das finde ich schon angenehm, dass erstmal nicht an sozusagen auf eine eigene Geschlechtsangabe bei Facebook verbunden ist. Das hätte dann, man sich das, auch ausdenken können. Dass es dann so automatisch ist. Oh. Ja. Was allerdings bei Country Story ja dann doch nochmal ein bisschen eingeschränkter ist als zum Beispiel bei Pet Society, wobei bei Country Story, also diesem Farmspiel, ist ja die Figur letztendlich nur eine ausführende Kraft und man kümmert sich eigentlich nicht so viel um die Figur, sondern es geht halt mehr um diese Farm. Während bei Pet Society, dass er sozusagen schon die zentrale Figur ist, ist es bei Farm Story, bei Country Story so, dass die schon relativ eingeschränkt sind, wie die so aussehen. Also während man ja bei Pet Society wirklich irgendwie das für völlig egal ist, welches Geschlecht du hast, hat irgendwie freie Wahl von allen Items, die man da irgendwie haben kann und an dieses Tier ranpappen kann, ist es da halt nicht so. Nein. Also das ist schon sehr eingeschränkt. Also die Geschlechtsumwandlung hat dann auch nicht nur eine unterschiedliche Stimme, sondern die haben gar keine Stimmen, sondern einfach ein sehr anderes Aussehen zur Folge. Wovon ich ja sehr begeistert war, ein kleiner Schwank, oder aus dem Nähkästchen geplaudert, dass meine kleine Schwester, die ja dann auch quasi über Pet Society erstmal überhaupt auf Facebook gelandet ist, ihre Pet Society-Figur ist männlich, hat allerdings einen Schleifenfetisch und trägt dadurch immer so herzzerreißend tolle Outfits mit vielen Schleifchen. Das ist schon ganz schön niedlich. Da musste ich dann meine kleine Schwester auch, auch mal toll, toll finden. Also was ich mal ist gut. Ich bin natürlich meine kleine Schwester. Da musstest du sie dann ausnahmsweise auch mal toll finden. Das fand ich sehr, sehr nett. Habe ich mich gefreut. Ja. Musst du nochmal hier den Sturm aus der Küchentür entfernen. Ja, ich glaube, es bringt nicht so viel. Doch, es bringt schon was. Bisschen. So, und dann Fable, beziehungsweise Fable 2. Erst Sims, oder? Erst Sims, dann Fable. Du meinst jetzt so ein bisschen chronologisch vorgehen? Na, Sims ist halt älter, ne? Ja. Wie mit dann? Was meinst du mit dann? Dann Fable, dann Sims? Wenn es jetzt ungeschlecht, ohne Computerspiele geht, dann müssen wir dringend noch über Fable reden und wir müssen dringend noch über Sims reden. Ja. Ja. Also Fable, ist Fable auch einfach, naja, es ist schon, es ist erstmal irgendwie Rollenspiel? Nee. Ist auch so ein Rollenspiel-Adventure, ist es, glaube ich. Aber halt schon ziemlich aufgeweicht. Von der Art und Weise, finde ich, wie man sich dadurch bewegt und wie man irgendwie in dann so Kampfsituationen ist und so. Ist ja nicht so das klassische Rollenspiel, dass sobald man auf einen Gegner trifft, man sozusagen so kurzzeitig aus der Landschaft, durch die man läuft, so ein bisschen quasi rausgeht und es dann so eine Kampfszene gibt, wo man irgendwie greift an, wehrt ab oder trifft nicht und dann muss man wieder warten, bis man wieder angreifen kann oder sowas, sondern es ist ja schon sehr dynamisch. Mhm. Bei Fable. Ich glaube, Action-Adventure heißen solche Spiele. Ja, viel Kämpfen. Mit Rollenspielelementen. Mit dicken Schwertern und Hämmern und dick Bling-Bling und sowas. Und unglaublich vielen Möglichkeiten, dann aber auch den Charakter zu verändern. Also zu stylen, zu designen. So. Dadurch kann man einfach extrem viel schon mal machen, was jetzt irgendwie Ausdrucksweisen der Figur angeht. Also das als Spiel ist sehr, sehr offen. Mhm. Dann aber auch wieder nicht so offen. Ne? Also wenn man ja als Also es ist halt offen, aber gewertet. Ja, es ist gewertet, genau. Wenn man nämlich als weibliche Spielfigur Männerklamotten anzieht und umgedreht, dann kriegt man Travestiepunkte und die sind negativ. Also die machen einen unattraktiver. Ja, okay. Genauso wie kaputte Kleidung einen auch unattraktiver macht. Teure Oberklassenkleidung macht einen attraktiver. Es gibt aber, ja doch, ich glaube, so diese Beschreibung ist, es ist echt relativ offen, was man machen kann, aber man muss dann halt sich überlegen, ob man dafür so gute wäre. Also, das Ding ist, dass man die Charaktere in Fable gut machen kann oder eher böse. Also es gibt so einen guten Pfad, man kann so versuchen, so sehr gerecht zu sein und keinen Scheiß zu bauen und nicht stehlen, genau, nicht so solche viele Sachen. Arme Leute erschrecken. Genau, irgendwie ein ethisch guter Charakter. Man kann auch eher böse sein und eher so viele Leute umbringen, auch absichtlich Leute umbringen und stehlen und sich böse benehmen, viel rumschimpfen und böse Gesten machen und sowas, Leute verschrecken. Dann wird man eben ein eher böser Charakter. Und diese Sachen, die man innerhalb des Spiels so mit Geschlecht und Sexualität machen kann, werden da halt auch angeordnet auf so einer Skala auf gut oder schlecht. So ist es zum Beispiel, ja genau, zum Beispiel, dass man kann alle Klamotten anziehen, die man anziehen möchte, aber wenn man sie entgegen des Spielfigurengeschlechts anzieht, dann kriegt man halt Negativpunkte auf der Attraktivitätsskala. Man kann auch geschützten oder ungeschützten Sex haben. Wenn man ungeschützten Sex hat, dann riskiert man allerdings Geschlechtskrankheiten, die einen dann schwächen. Es gibt Personen, es geht relativ viel auch so um Beziehungen. Man kann Leute kennenlernen und auch mit Leuten anbändeln und die auch heiraten und so. Man kann Sex haben. Man kann Sex haben, genau. Wenn man so Leute kennenlernt, dann kann man halt sehen, ob man mit denen kann oder nicht. Also die Leute haben verschiedene Einstufungen. Die sind heterosexuell, homosexuell oder bisexuell oder pervers auch noch. Oder so. Es gibt bisexuell, homosexuell, heterosexuell und dann gibt es so noch so eine andere Skala von keusch und pervers oder schmutzig oder sowas. Das heißt, mit einigen Leuten müsste man theoretisch erst heiraten, um mit ihnen ins Bett gehen zu können. Okay. Mit anderen Leuten kann man gleich schmutzige Dinge machen und das hinter der nächsten Hausecke tun. Das sind aber allerdings dann auch wieder die eher schmutzigen Bereiche dann im Spiel. Mit dem ungeschützten und dem geschützten Sex gibt es ja noch die lustige Geschichte. Also man kann ja Kondome kaufen in diesem Spiel, um dann irgendwie geschützten Sex zu haben, um sich vor Geschlechtskrankheiten zu schützen. Joka hat halt eine männliche Figur gespielt und ich habe eine weibliche Figur gespielt. Und wie sich das für gute, nicht normativ lebende Menschen, was so Sexualität angeht, gehört, hat Joke dann sich immer auf die Jungs gestürzt, also Jokes Spielfigur hat sich immer auf die ganzen Männer gestürzt und hat dann auch einen Mann geheiratet und meine weibliche Spielfigur hat sich immer auf die Mädels gestürzt oder auf die Frauen gestürzt und hat dann da hat dann auch eine Frau geheiratet und eine Prostituierte, ja. Das Kleidchen hat ihr sehr gut gefallen, meiner Heldin, dass die Prostituierte anhat. Kannst du mir bitte noch ein bisschen... Noch ein bisschen Alkohol, ja? Ja. Muss ich jetzt an meinen Helden denken, das ist viel Alkohol. Und das Interessante war, dass halt ich bei Joko schon zugeguckt hatte, dass es eben, wie das funktioniert mit dem Sex und dass man dann wenn man dann den Sex anfängt, kann man eben auswählen, ob man geschützten oder ungeschützten Sex haben möchte. Und ich habe dann auch Kondome gekauft und wollte dann also auch das erste Mal mit meiner Ehefrau die Hochzeitsnacht verbringen und dachte dann, hey, ich hätte doch Kondome gekauft, wieso wird mir das denn hier gar nicht ausgegraut, ich konnte also nur geschützten Sex haben. Nee, Entschuldigung, ich konnte nur ungeschützten Sex haben. Ich konnte keinen geschützten Sex haben, obwohl ich Kondome hatte. Und dann dachte ich schon echt komisch, Spiel kaputt und so. Bis ich dann irgendwann mal im Laufe des Spiels aufgrund eines Quests hatte meine Figur Sex mit einem männlichen, mit einer männlichen Figur und plötzlich konnte ich das auch benutzen und da ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen, dass eben in diesem Spiel zwei Frauen keinen geschützten Sex haben können. Sind ja Lesben, brauchen ja keinen geschützten Sex, ne? Das fand ich schon ganz schön krass. Also auf die Idee bin ich überhaupt nicht gekommen. Mhm. Aber also, dass sie das tatsächlich eingebaut haben, dass zwei Frauen ja kein Kondom benutzen. Also, so ein Schwachsinn. Ja. Und hast du dann mal, gibt es dann irgendwie so eine eingebaute Sicherheit, dass die sich dann nicht anstecken an irgendwelchen Geschlechtskrankheiten? Oder Also wenn ja, das passiert einfach nicht. Das ist einfach komplett, dieser ganze Bereich ist komplett ausgeblendet. Das ist ja wie... Ja? Wie damals. Wie damals? So, die Lesbengemeinde ist geschützt vor HIV oder so. Ja, ja, also echt spannend. Also das war wirklich krass, fand ich. Das gibt's da nicht. Das hat mir das Spiel auch extrem unsympathisch gemacht, muss ich sagen. Ja. Ich bin ja auch, also so, abgesehen davon, dass das total daneben ist, davon auszugehen, oder das irgendwie so zu basteln oder zu bauen, dass dann das ausgerechnet nicht nötig ist, bin ich schon fasziniert gewesen von dem Spiel, wie doll das ausdifferenziert war. Mhm. Also so bei manchen, bei älteren Spielen, wenn man dann sozusagen eben die Wahl hat, zum Beispiel zwischen einer weiblichen und einer männlichen Hauptfigur und es dann eben zu sowas wie unabsichtlichen homoerotischen Momenten irgendwie kommen kann oder sowas, oder es einfach so eher aus, da wurde einfach nicht weiter nachgedacht oder da wurde sich die Arbeit nicht gemacht, da irgendwie sozusagen was anzupassen, da einfach das so ausdifferenziert ist, dass eben das bis zu dem Punkt kommt, dass eben bei dem Sex das die Verhütung keine Rolle spielt. Mhm. Es gibt einen ganz niedlichen Hund bei Fable 2. Stimmt. Aber mit dem hat man keinen Sex. Nein. Und Sex geht auch nur in Betten. Ja, das stimmt. Aber es gibt Prostituierte und es gibt auch einen SM-Sklaven in dem Spiel. Ja, der gehört auch zum Quest. Aber den war ich noch nicht, in dem Quest. Vielleicht habe ich den nicht. Du hattest den schon getroffen. Ach doch, was? Doch, Entschuldigung, der gehört nicht zum Quest. Ich habe Blödsinn erzählt. Ist, doch, stimmt. Ich dachte erst, der gehört zum Quest. Gehört der sofort Fable spielen. Nein, ich muss jetzt Podcast. Ich muss jetzt scheitern. Stimmt, ich fand den nur so herzzerreißend niedlich, dass ich natürlich sofort, obwohl ich ja eigentlich verheiratet und so bin, meine Figur da trotzdem mit diesem SM-Sklaven da. Ja. Mal verschwinden musste. Ja. Wenn man mit so einem Helden im Fable verheiratet ist, hat man noch ein echt armes Leben. Also man sieht seinen Liebsten auf jeden Fall sehr selten und meistens kommen die Liebsten auch nur vorbei, wenn sie erfahren haben, dass man ein Geschenk für sie hat. Ja. So. Also dann auch eine relativ klassische Rollenverteilung. Ja. Eine Person bleibt zu Hause und hat auch immer Geschenke aus irgendeinem Grund. Die andere Person rennt in der Weltgeschichte rum. Und bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich auch, also wenn meine Figur dann mit seinem Mann ins Bett geht, dann wird er auch immer total gelobt von Dingen. Ja, das ist aber bei der Außer er hat Figur Kopfschmerzen. Mein Partner hat auch manchmal Kopfschmerzen. das ist aber tatsächlich in der... das fand ich dann wiederum ganz schön eigentlich, also auch gerade dieser Sex bei Fable 2. Der Sex ist super, ja. Weil, also ich hatte dann ja tatsächlich... Toll bei Fable. Ich glaube dann tatsächlich auch diese Geschichte mit diesem SM-Sklaven, der dann mit meiner Heldin, die hatten ja dann Sex miteinander und der cheert die halt auch total, ne? Also der ist dann auch so total, ach und ihr seid so stark und so und solche Sachen, also meine Spielfigur hatte jetzt noch nicht mit irgendwelchen anderen Männern Sex, aber ich könnte mir vorstellen, dass es tatsächlich einfach so ist, dass die Heldenfigur, egal ob männlich oder weiblich, einfach immer so als die machtvolle, kraftvolle, aktive Figur auch in solchen sexuellen Momenten dargestellt wird, was mir eigentlich ganz gut gefallen hat. Also auch gerade so als Identifizierungspotenzial für alle möglichen Leute. Gerade vielleicht einfach für Mädels, die irgendwie... die gerne Computerspiele spielen und das ist ja sowieso immer das Problem, dass Mädchen und Frauen lernen das ja schon ganz früh in Medien, sich mit männlichen Figuren identifizieren zu müssen, weil es einfach überhaupt nicht so viele weibliche Figuren gibt oder wenn, dann sind die eben sehr eingeschränkt und oder auch ganz, also oft dann auch nicht die Aktiven. Wenn sie die Aktiven sind, dann machen sie vielleicht Sachen, die irgendwie, also irgendwie ist das Feld ja eingeschränkter, ne? Dass es irgendwie nicht so viele Möglichkeiten gibt. Mhm. Also früher war das vielleicht auch noch krasser, ich habe keine Ahnung, ich habe jetzt schon lange keine Jugendbücher mehr gelesen, so, aber und bei Computerspielen ist es ja auch so, dass irgendwie auch die Identifizierungsfiguren sind ja häufig häufig männlich Nicht immer, jetzt kommt ihr, ich höre es schon, Lara Croft, ja, ich weiß. Aber sonst so, ne? Mhm. Ja, gut. Lara Croft irgendwie so das super Beispiel für Emanzen. Na, no. Okay, ja, weiter. Ich habe Lara Croft nicht gespielt, ich kenne die Geschichte eigentlich gar nicht und weiß gar nicht, was da einem so sonst noch so irgendwie, außer dass sie halt irgendwie einem bestimmten Klischee entspricht, optisch. Aber das machen die männlichen Figuren auch. Also von daher würde ich jetzt mal abgesehen davon. Was so die Masse angeht, ist auf jeden Fall so, dass die Identifizierungsmöglichkeiten für Mädchen und Frauen einfach sehr viel weniger sind und da einfach oft einfach auf männliche Figuren zurückgegriffen werden muss, während Männer das eben nicht müssen. Also sie können einfach da, oder Jungs eben auch, da einfach sich viel leichter einfach in dem ihnen zugewiesenen Geschlecht irgendwie bleiben und da sozusagen sich drin bewegen. Und da finde ich dann solche Szenen wie zum Beispiel bei Fable, wo dann einfach auch mal ein anderes als das wartende, häusliche, kümmernde, sorgende, helfende, vielleicht sogar denkende auch. Also gibt es ja auch diese denkende Figur, irgendwie denkende, also die intelligentere Frauenfigur, also im Verhältnis zu männlichen Figuren, die dann irgendwie zwar schlauer ist, aber dann halt irgendwie schwächer oder so, körperlich oder so. Oder gar nicht kämpfen darf. Oder gar nicht kämpfen darf, genau. Und also das halt, das fand ich da eigentlich ganz positiv bei Fable, dass das geht. Also dass da auch einem, also es ist mir eben auch sofort aufgefallen und das ist mir bestimmt auch deswegen aufgefallen ist, weil es einem einfach nicht so oft unterkommt als erzählte Geschichte oder als Identifikationsfigur. Gibt ja auch sonst, zumindest in dem Teil, den wir jetzt haben, noch andere spannende Frauenfiguren einfach. Also es gibt ja einmal noch diese Weise, diese oberweise Person, die ja auch weiblich ist. Aber auch eher klassisch. Eher klassisch, also, aber dann gibt es halt so diesen Gegenpart von dieser Hämmer, die irgendwie erst Priesterin oder sowas werden sollte, dann aber gemerkt hat, sie will eigentlich viel lieber kämpfen. Jetzt halt irgendwie so ein voll die Haut drauf Frau ist, die da mit so einem Riesenhammer immer rumrennt und eigentlich immer nur kämpfen will. Also das ist ja auch eher atypisch. Ja, sie heißt Henna. Erst Henna. Achso, und dann nennt sie sich Hämmer. Und sie nennt sich dann Hämmer. Ah, okay. Als sie dann merkt, dass man ja mit irgendwie Pazifismus nicht weit kommt, dann beschließt sie dann, Kämpferin zu werden. Ja, aber sonst, da gibt es halt noch so die geheimnisvolle, weiblich konnotierte Hexe, Geist, Hexe, die halt irgendwie auch eher so fies ist. Also, gibt schon auch ganz schön. Ach so, stimmt. Und es gibt auch einmal diesen fiesen Quest mit der Transe. Stimmt. Wo man irgendwie so eine Transe töten muss. Ja. Yeah. Muss man eine Transe töten, die ist ganz böse. Ganz böse. Aber sonst, also schon mal auf jeden Fall positive Aspekte und sowas, die mir auf jeden Fall positiv aufgefallen. So. Ja, und bei Sims bin ich mir immer nicht so sicher, ne? Da gibt es ja so ein paar Sachen, die finde ich ja ganz gut und ein paar Sachen, die finde ich extrem blöd. Und eigentlich ist es total Klischee. Mhm. So. Ich finde es halt ganz spannend, gerade im Vergleich zu, also, okay, nochmal einen Schritt zurück. Was es bei Sims ja gibt, ist ja, man kann homosexuell sein. Also Sims, mal ganz kurz für die Leute, die vielleicht nicht Computerspiele spielen, so wahnsinnig viel. Okay, stimmt. Sims ist ein Lebenssimulationsspiel. Da hat man auch so Figuren und richtet ihnen so Häuser ein und die haben Berufe und man muss sich um Geld kümmern und um alle möglichen Bedürfnisse, die sie so haben. Und das ist das Spiel. Eigentlich man leben spielt, sie so. Genau, man spielt ihr Leben. Genau, und die können halt auch Beziehungen eingehen und diese Beziehungen können auch homosexuell sein. Neuerdings dürfen homosexuelle Paare dann auch heiraten. Das war irgendwie früher noch nicht möglich oder so. Keine Ahnung. Die dürfen auch Kinder adoptieren, während heterosexuelle Paare halt dann schwanger werden können. Und es gibt ja diesen tollen, also was ich ja total klasse finde, so, die Möglichkeit, dass halt Männer auch schwanger werden können, indem sie von Aliens geschwängert werden, wenn sie zu lange durch ein Teleskop gucken. Das ist eine super Einrichtung. Dann kriegen die halt irgendwie so Alien-Babys. Werden aber auch schwanger und denen geht es dann auch zwischendurch schlecht und so. Ja, aber Frauen können dann zum Beispiel nicht von Aliens schwanger werden. Genau, das geht, dann kehrt sich das halt wieder um, ne? Man kann auch keine Mehrfachbeziehungen führen. Genau, es ist so, wenn man eine Beziehung hat und man flirtet mit einer anderen Person, dann ist automatisch, glaube ich, sogar die eine Person sauer auf einen. Geht das dann eigentlich irgendwann so weit, dass dann sowas wie Ehe in Gefahr ist oder sowas? Keine Ahnung, das weiß ich gar nicht. Soweit haben wir es nie kommen lassen. Also ich finde es halt ganz spannend, so im Vergleich zu Fable, weil Fable halt so total realistisch ist. Also alles, was man bei Fable machen kann, das geht auch. Außer jetzt irgendwie, dass man als Frauenpaar keinen geschützten Sex haben kann. Das ist so ein bisschen ab von der Realität, aber so das, was in Fable genommen wird an Abweichung, das gibt es halt irgendwie. Das gibt es auch im reellen Leben oder so. Und bei Sims ist es halt alles auf so einer Fantasieebene, was da so, oder die Sachen, die da so sehr krass abweichen, sind halt Fantasie. Also zum Beispiel die schwangeren Männer, die dann irgendwie von Aliens geschwängert werden. Das ist ja irgendwie jetzt nicht, also das ist ja eine Abweichung irgendwie, oder was besonders ist, aber das findet man halt einfach dann im realen Leben nicht. Oder dass man sich in so eine Maschine reinstellen kann und dann ist man extrem attraktiv. Oder man hat, nee, stimmt nicht, man hat so ein Pool, so ein Liebespool bei Sims. Und wenn man da die Leute reinlockt, dann sind sie sehr viel williger. Das ist ja auch so ein Fantasie-Ding. Stimmt. Ja. Während halt irgendwie man bei Fable sich halt irgendwie schick anziehen muss, um attraktiver zu werden. Ja. Oder dann Kunststückchen vorführen oder auch oder die Personen. Ja. Also da sind ja dann immer so individuell irgendwelche Sachen, die Leute gut finden. Und wenn man die macht, dann findet die einen toller und so. Mhm. Oder wenn man die ihnen schenkt oder sowas. Aber das gibt's bei Sims auch. Dass man individuell auf die Leute eingehen kann. Stimmt, mit dann eher Witze erzählen. Ich finde ja, Fable hat auch ganz viele Sims-Anteile. Ich finde, es ist so ein Rollenspiel-Sims-Mischteil. Ja, das wurde Fable ja auch immer vorgeworfen. Als Kritik, das wäre zu viel drin, also zu viel Genres in einem Spiel und. Ist ja auch ganz schön viel. Du kannst so wenigstens einen schicken Typen aus deiner Figur. Ja, ne? Der sieht auch echt gut aus. Und immer, wo du gehst und stehst, fallen immer alle Figuren um dich rum, schier in Ohnmacht. Ja, weil ich so attraktiv bin. Weil ich mir jetzt, glaube ich, auch gerade die Haare blau gefärbt. Stimmt, du hast jetzt auch gerade so Dreads oder sowas. Okay. Ich hatte mal so eine Zeit, da habe ich relativ viel Sims gespielt. Und zwar so viel, dass ich dann auch angefangen habe. Es fing damit an, dass ich gerne der einen Person von mir einen St. Pauli-Pulli machen wollte. Und dann habe ich mir halt, es gibt so dieses Programm für Sims, wo man sich die Klamotten selbst designen kann. Ah, okay. Genau. Und jetzt komme ich leider zu dem Knackpunkt, den ich nicht mehr weiß. Ich glaube, ich bin tatsächlich daran gescheitert, erstmal, dass man halt so Frauenfiguren keine Männerklamotten machen kann und umgekehrt. Mhm. Also man kann zwar eigene Klamotten designen, sie sind aber immer in dieser Sims-typischen Körperform. Ah, okay. Mhm. Und man kann auch nur ganz schlecht Butches machen. Genau. Weil genau, das, Sims das war immer total schwierig, weil die halt auf Teufel komm raus, war es extrem schwierig, zum Beispiel, also gerade spätestens bei den Badeklamotten war es ein echtes Problem, so, weil, so, was so die Sache. Und auch sonst die Klamotten war es immer relativ schwierig, so. Man musste auch da immer eher auf Fantasie ausweichen, also Fantasie-Kostüme mehr, so. Alien-Kostüm wäre ja auch mal wieder passend gewesen. Wieder noch ein. Ja, ne, bei Sims fand ich auch irgendwie immer nur diese Schwangerschaftsgeschichte ganz spannend. Und sonst ist es halt doch echt ganz schön eingeschränkt. Ja, also ich meine, das ist halt irgendwie so normativer Homokram halt, ne? Also du kannst halt irgendwie eine Partnerschaft haben und du kannst selbstverständlich auch irgendwie zusammenleben und du kannst in einem Bett schlafen und du kannst irgendwie eine Beziehung führen, du kannst auch zusammen Kinder haben, halt adoptieren irgendwie, ist halt alles hier ganz relativ normativ. Die Kinder haben dann auch Bezug eben zu den Eltern so und so. Also das ist halt alles schon sehr so homonormativ, Mainstream-Homo. Lustigerweise ja mit dem Kinder adoptieren ja mehr als eigentlich möglich ist in Deutschland. Ne? Ja, gut, okay. Aber man braucht Geld dafür, was ich dann schon wieder sehr realistisch fand. Ja. Also Heteros können kostenlos Kinder zeugen, während Homopaare 5.000, glaube ich, 5.000 Geld haben müssen, um das Kind adoptieren zu können. Was sie nicht ausgeben, also es wird nicht... Also, man muss es noch haben. Bildung des Kindes gesteckt. Ja, da wird dann geguckt, ob man die finanzielle Absicherung hat für so ein Kind. Ja. Wo kommt man denn da hin, dass da einfach Kinder in irgendwelche ärmlichen Verhältnisse kommen und so? Wo sie doch schon Homo-Eltern haben. Gerechterweise dürfen aber Heteros auch Kinder adoptieren. Gleiches Recht für alle. Stimmt, da gab es. Ich habe da irgendwie so eine tolle Auflistung auch gesehen. Ich weiß gar nicht, ob das mit dem Gay Gamers war, ob diese Gay Rights in Videogames. Da wurden halt irgendwie so Paralleldinger aufgeschaltet oder so, wann was irgendwie in Videospielen aufgetaucht ist. Rights, genau. Ich habe Rides verstanden, also Fahrten. Schwule Autorennen. I want to take you to a gay ride. Ja, Mario Kart war für mich immer... Okay, also Pokal und Sekt und sowas. Das ging ins Rechte. Genau. Und ich weiß gar nicht, ob es so abgeglichen wurde mit wann in den USA wahrscheinlich dann irgendwelche Rechte tatsächlich auch erklärt wurden. Oder einfach nur... Jahre, also nur so mit chronischer Auflistung von dem, was in so Videospielen passiert ist. Wir können das nochmal raussuchen und auch nochmal verlinken. Wann sich zwei männliche Videospielcharaktere das erste Mal geküsst haben oder sowas. Aber ich finde es ja echt eigentlich viel spannender, wenn es aufgeweichter ist, wenn ich nicht irgendwie da so vorgesetzt bekomme, juhu, ich kann jetzt auch Homo sein und dann kann ich sogar heiraten. Sondern wenn es zum Beispiel, wenn es so Charaktere gibt, wie der genannte bei Chrono Trigger, wo einfach so ganz klar gesagt wird, ich werde mich jetzt nicht vergeschlechtlichen oder so. Das finde ich viel spannender eigentlich. Also wenn da mehr offen gelassen wird, als in irgendeine Richtung geschubst wird, die dann meinetwegen irgendwie progressiv sein kann, aber halt dann auch wieder relativ beengt ist. Ja, da gibt es irgendwie echt gar nicht so viel. Zumindest fällt mir jetzt auch gerade gar nichts mehr ein. Groß. Oder dass es überhaupt mal irgendwie hinterfragt wird. Also sowas wie das dass irgendwie eingebaut ist, sowas wie Fragen von, warum ist das denn jetzt wichtig oder so. Es muss ja noch nicht mal in die Richtung aufgelöst werden, dass sich jemand komplett einer Zuschreibung verweigert oder sozusagen dann andere Prioritäten setzt, sondern also so mal eine Zurückweisung oder dann halt nicht, wenn irgendwelche männlichen und weiblichen Figuren durch die Gegend laufen, dann doch nochmal in irgendeinem Seitensatz vermerkt werden muss, dass sie dann doch sich auch sexuell irgendwie aufeinander oder beziehungsmäßig aufeinander beziehen könnten oder was. Was ich bei Computerspielen auch mal ziemlich blöd finde, sind so die Figuren. Also die Körperform. Mhm. Also das ist einfach immer so furchtbar normativ. Mhm. Schrecklich. Richtig schrecklich. Das ist wirklich ätzend. Da sollte man lieber echt ältere Spiele spielen, ne? Mhm. Wo irgendwie Pixel noch nicht so richtig. Pong. Ja, genau. Pong ist eigentlich ganz unverfänglich. Mhm. Irgendwie. Oder irgendwie Prince of Persia reicht aber auch schon irgendwie, da ist auch schon alles Mögliche drin. Also so, da erstmal erkennt man durchaus irgendwie, dass diese Figur schlank ist. Mhm. Sehr schlank sogar, ne? Sie ist weiß, hat blonde Haare. Auch solche Sachen sind ja irgendwie nicht unspannend. Echt, Prince of Persia ist blond? Ja, lustig. Und bei Sims ist, da kann man mittlerweile aber schon Proportionen beeinflussen. Also bei Sims 2 ist das auf jeden Fall sehr eingeschränkt. Da gibt es dünn und dick. Das ist dann sowas wie Zero bis irgendwie schlank. Ja, es gibt wobei halt das Problem ist, dass dünn ist halt normal und dick ist irgendwie nur an einigen Stellen mehr Umfang, dadurch sehen die Figuren einfach total komisch aus. Also, da wird irgendwie, die Figur wird halt so aufgepustet an bestimmten Stellen und dann hast du irgendwie so Zusätze zu dieser Normalfigur, was dann einfach total gewollt und merkwürdig aussieht. Ich glaube, bei Sims 3 ist es so. Da haben sie es ein bisschen geändert, ne? Ja, da ist es aber richtig, also wenn ich das richtig verstanden habe, ich habe es noch nicht so viel gespielt, ist es da halt so, dass du halt, dass sich die Figur halt doll verändert, je nachdem, wie viel man isst und wie wenig Sport man treibt. Hm. Stimmt, das gibt's halt auch. Das ist ja irgendwie auch dann ganz schlimm, finde ich irgendwie. Das wird halt dick. Bei Fable wird man auch dick, wenn man zu viel von bestimmten Wenn man Fleisch isst, die ganze Zeit. Raps, raps, raps. Wenn man die ganze Zeit Gemüse und Obst isst, wird man nicht dick. Stimmt, das fand ich auch blöd an Fable. Das ist da auch so dieses. Na, dass da so wäre. Also, jetzt nicht unbedingt das. Ich glaube, ich habe ein Problem mit der Wertung. Ich fände es noch nicht mal schlecht. Also, ich fände es noch nicht mal irgendwie schlimm, wenn man jetzt irgendwie ein Computerspiel hat, wo man dann halt, wenn man die ganze Zeit Schokolade isst, dann halt dick wird oder so. Aber dass das halt so als negativ dann gewertet wird, dass man dann halt langsamer läuft und nicht mehr so attraktiv ist plötzlich, dass es halt irgendwie langsam kämpft. Genau, das finde ich problematisch daran. Ja. Also Fable auch so ein bisschen Erziehung zur Essstörung. Immer nur knackigen Sellerie essen. Leckersten Seidentofu. Hm. Stimmt, die Nahrungsmittel da drin waren auch sehr lustig. Ja, die sind super. Da kann man tatsächlich Tofu essen. Der macht auch nicht dick. Nee, der macht nicht so dick. Ja, da kann es dann durchaus auch schon mal ganz entspannt sein, einfach Match-Free-Games zu spielen, wo das alles. Obwohl, selbst da schaffen sie es ja mit irgendwelchen Geschichten dann doch irgendwie wieder irgendwie merkwürdige Vergeschlechtlichung in selbst so ein simples schubse kleine Steinchen von links nach rechts Spiele hineinzubringen. Das kann man dann aber schnell wegklicken und muss sich darum nicht kümmern. Ah, da fällt mir von wegen irgendwie so die ganze Paha Mario Kart. Es gibt genau eine weibliche Figur. Ja, die Prinzessin, ne? Die Prinzessin. So. Und entweder, also sowas von wegen irgendwie Identifikationsmerkmale oder also so irgendwie von mit wem identifiziere ich mich jetzt oder nicht. Und da ist es dann eben auch egal, dass irgendwie große Teile dann auch Tiere sind. Weil von dem Namen her oder auch von dem Text, die dann in irgendwelchen Begleithäftchen oder sonst was irgendwie drinstehen, dann doch irgendwie eine Verortung stattfindet. Ja. So, und wenn man dann keine Lust hat, als Prinzessin zu fahren, Wobei mir auch die Fahreigenschaften der Prinzessin nicht sehr zugesagt haben. Wieso? Die haben unterschiedlich, die Figuren haben nochmal unterschiedliche Fahreigenschaften von wie schnell sie beschleunigen, wie sie so in der Lenkung, im Lenkverhalten sind. Ah, so. Okay. Ja, ja. Deswegen bin ich tatsächlich auch sehr selten mit ihr gefahren. Aber wenn man sonst irgendwie so das verhältnismäßig sieht, finde ich das schon noch sehr bezeichnend. Ich meine mal die Schildkröte. Ich finde, es macht es ja eigentlich sogar noch besser, wenn man irgendwie so neben Mario dann so Auswahl hat, so bin ich irgendwie ein Drache oder eine Schildkröte oder bin ich ein Mädchen? Das ist auch irgendwie... Das kann man ja auch beim Kind beobachten, ne? Ja. Das spielt ja sehr gerne Mario Kart. Und es ist wirklich, es weigert sich partout, die Prinzessin so. Das will hat machen. Auch probiert, mir gerne mal die Prinzessin aufzudrücken als Spielfigur, ja, wenn wir zusammenspielen. Ich dann auch mal nicht genau weiß, was mache ich jetzt irgendwie. Bin ich jetzt die Prinzessin und ziehe ihn ab? Oder bin ich sie nicht, weil ich keinen Bock habe, von ihm das aufgedrückt zu bekommen? Ja, schwierig, ja. Ach, man ist auch immer mit so Erziehungsfragen auch immer plötzlich dann so beschäftigt, ne? So, was versuche ich ihm jetzt irgendwie an? Wie reagiere ich jetzt auf diese Vergeschlechtlichung, die mir hier gerade zugewiesen wird? Dieser Kater hat seit neuestem die Angewohnheit, an der halb geschlossenen Küchentür zu kratzen. Das ist sehr nervig und ich habe die ganze Zeit dabei, irgendwie ihn davon abzuhalten, aber es macht natürlich trotzdem Geräusche. Ja, wir haben die Vermutung, er möchte Aufmerksamkeit, wenn er das macht. Tja. Vielleicht doch mal Tierpsychologe. Ah, jetzt schmiegt er sich da schon wieder am Stuhl, ne? Nee, das ist nicht am Stuhl, das ist meine Socke. Gerade die Katzen haben irgendwie heute was mit dieser Socke. Ich habe keine Ahnung, was mit dieser Socke jetzt so spannend ist, aber irgendwas ganz Tolles muss es sein. So, genug Fettkonte. Ja, ich bin auch schon ein bisschen leer geredet, muss ich sagen. Tja, mir fällt auch wirklich nicht so viel ein. Was ich halt irgendwie einfach total spannend finde an so Computerspielen ist, ich glaube, das wird auch immer wieder gesagt, eigentlich könnte man ja davon ausgehen, man erschafft da eine Welt im Computerspiel und da kann ja erstmal eigentlich alles möglich sein. Und es ist aber faktisch nicht möglich. Ja, das kannst du ja bei Büchern und bei Filmen auch sagen und da passiert es ja auch nicht. Also oder wenig, oder eben auch dann wenn, dann wird es auch herausgehoben, dass es so ist. Und so. Das ist halt ein Medium, es bildet halt irgendwie ab. Ja. Aber das finde ich halt auch ganz schön eigentlich daran, weil es halt schon, weil man da halt viel ablesen kann, finde ich. Wie wird, ne, sowas wie Gay Rights zum Beispiel irgendwie, da, es ist halt ein ganz schöner Spiegel dessen, was so abgeht und was, was so wie verhandelt wird, ne, Colonization, ja. Irgendwie, das ist total krass. Wo halt einfach komplett unhinterfragt so vor sich hin kolonialisiert wird. Naja, was wir eben schon hatten, Geschlechterbilder, Körpernormen, Schichtgeschichten, Attraktivitätssachen. Ne, Geld ist ja auch immer ein großes Thema. Ja, dass das überhaupt als so als Basis genommen wird, um irgendwie was zu sammeln, an Dinge ranzukommen, als grundlegendes System. Mit das Geld was zu machen zum Beispiel. Ist halt schon so ein bisschen die Frage, inwieweit halt Computerspiele nicht auch, also nicht, ob da nicht einfach auch sehr oft rangegangen wird mit so einer Idee von, man muss die Leute irgendwo abholen an in irgendeiner Welt, in der sie sich auskennen. Und die wenigsten Computerspiele-Hersteller, Produktionsfirmen werden sich überlegen, wir machen das jetzt mal alles ganz anders und sind jetzt so total kritisch mit allem und so, ja. Das sind das dafür, ne, Computerspielfirmen sind ja auch Teil einer gesellschaftlichen Struktur und dementsprechend wird sich da wahrscheinlich über sehr viele Sachen auch keine Gedanken gemacht. Ja, wahrscheinlich nicht. Ja. Oder dann eben an bestimmten Stellen schon, weil sowas, ich glaube schon, dass es eine sehr bewusste Entscheidung ist, dass irgendwie in Sims auch Homosexualität so auf eine bestimmte Art und Weise, aber die wirklich extrem eingeschränkt ist, möglich ist. Das ist ja das wird ja auch immer wieder auch gesagt, dass das eben da funktioniert. Eben, oder eben bei Fable, wir haben ja jetzt auch sehr lange drüber geredet und so, und dass glaube schon, dass das sowas bewusste Entscheidungen sind, aber dass es eben auch ganz viele Sachen sind, wo einfach dann gar nicht bewusst irgendwas entschieden wird, sondern einfach so das, was halt irgendwie so gerade so der Common Sense ist. Heißt das, ne? Common Sense ist so das allgemeine Empfinden. Mhm. Und auch so nach westlichen weißen und dann trotzdem nach westlichen weißen Hetero-Maßstäben auch. Oder eben westlichen weißen Maßstäben. Ja. Oder Mittelklasse. So. Ja, wobei wir jetzt die ganze Zeit auch wirklich über Spiele aus einem westlichen Zusammenhang geredet. Also fast ausschließlich. Außer Chrono Trigger, das ist ja ein japanisches Spiel. Und Zelda ist auch ein japanisches Spiel. Haben wir jetzt auch, ist unser Blick ja auch ein westlicher Blick. Also es gibt ja auch, gerade in Japan ja auch nochmal so eine, es gibt ja auch so japanische Spiele, die check ich überhaupt nicht. Also das ist auch irgendwie so eine Art, so ein Spielprinzip, so Spielprinzipien, die völlig, ich habe es mal einmal probiert, irgendwie auf dem Handy. Irgendwie so ein japanisches Spiel, was irgendwie auch sehr beliebt ist, irgendwie, ich habe es einfach nicht gecheckt. Also mir ist irgendwie das Spielprinzip irgendwie völlig nicht, hat sich mir nicht erschlossen, so. Dass er einfach so fremd war, dass ich das nicht nachvollziehen konnte. Und das muss man ja vielleicht nochmal den Disclaimer dazu geben, so dass wir jetzt hier schon auch mit einem westlichen Blick da drauf gucken und die Spiele benennen. Und aber dass es dann eben trotzdem naheliegender ist, irgendwie Homo-Rechte abzubilden oder irgendwie zu thematisieren oder zu manifestieren, als zum Beispiel sich mal die Körpernorm anzugucken. Mhm. Oder ja. So. Aber wie gesagt, ich finde es ja insofern ganz spannend, als dass man an diesem Medium und diese Medienwelt, Computerspiel, da sehr schön auch Sachen abgucken kann. Wie sieht es denn gerade aus? Was ist denn gerade zum Thema? Was ich auch immer ganz herzzerreißend bei Zelda finde, was heißt immer, das kenne ich jetzt nur aus einem Zelda-Spiel für den Game Boy, wenn man da mit den Kindern redet, und die Kinder einem immer Ratschläge geben und dann aber immer hinten dran noch hängen, aber was weiß ich schon, ich bin ja nur ein Kind. Finde ich auch eine sehr interessante Abbildung. Mhm. Ja, Zelda ist zum Beispiel auch extrem rassistisch teilweise. Ja, oh ja, auf jeden Fall. Es gibt ja immer so diese, es gibt immer so dieses Buschvolk. Die halt irgendwie. Die symbolisieren immer Feuer. Das sind die Goronen. Das sind so dicke, runde, braune, albern redende, trommelnde, Feuer symbolisierende Figuren. Da muss man immer irgendwas mit Bomben machen. Also das kommt immer so. Das ist ja, Zelda ist ja so eine, ist ja schon ewig und da gibt es ja so bestimmte Elemente, die immer wieder auftauchen und was halt immer wieder auftaucht, sind die Goronen als Volk. Dann gibt es im Gegenzug so das Volk, das im Wasser lebt, die sind so ganz schlank und ganz hell und so ganz ätherisch irgendwie. Und schön, auch, ja, also so schön. Schöne, also so, was so gängiges Schönheitsideal angeht, so schöne, schlanke, große Augen. In dem einen Zelda-Spiel sind sie da auch noch eine coole Band, während die anderen halt irgendwie da so auf ihren Trommeln vor sich hin uga-ugern, ist das andere halt so eine coole Band mit irgendwie E-Gitarren und so. Das ist schon ganz schön krass. Aber halt würde ich ja sagen, so für Kinder auf sehr subtile Weise. Das ist halt irgendwie. Das wird halt nicht hier thematisiert und das wird halt überhaupt nicht hinterfragt. Das ist halt so. Ja. Das ist ja immer das Gefährliche für mich. Ne? Das ist einfach so gar nicht. Das ist halt einfach so eine Welt, die dann so abgebildet wird und völlig unhinterfragt einem so präsentiert wird. Jetzt bin ich aber wirklich leer geredet. Würde ich vielleicht Musik machen? Okay. Ja. Oder fällt euch noch irgendwas ganz Dringendes ein? Ich betone nochmal den Aufruf, dass nochmal irgendwelche Tipps oder Erfahrungen gerne zu uns kommen dürfen oder geteilt werden. Damit wir noch mehr spielen können. Ja, ja, gerne auch Tipps für gute Spiele. Die irgendwie Spaß machen. Ja. Die vielleicht auch an manchen Punkten dann einfach Freude machen, weil sich da vielleicht jemand aus Versehen Gedanken gemacht hat. Also die Geschlechterbilder bei Zack McCracken und Day of the Tentacle sind jetzt nicht so schlimm. Sie sind zwar auch recht klassisch, aber sie sind nicht so schlimm. Ja, gut. Wollte ich nur nochmal. Finde ich ja jetzt ehrlich gesagt auch nicht unbedingt so. Würde ich jetzt auch nicht so unterschreiben. Zack McCracken mit den beiden Mädels auf dem Mars und so. Die beiden Mädels auf dem Mars, wollte ich ja auch nochmal sagen, haben zumindest ihren Bus alleine umgebaut in ein Raumschiff. Das ist schon. Aber dann stellen sie sich auch ganz schön blöd an zum Teil und sind so ein bisschen dumm, oder? Auch. Sind so ein bisschen, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Oh, ich ersticke gleich. Huch, ich ersticke gleich. Also. Und natürlich gibt es wieder eine männliche Hauptfigur und ja, so. Klar. Und auch bei Day of the Tentacle. Ist immer noch die vorherige männliche Hauptfigur auch immer noch so der Mittelpunkt. Ja. So. Finde ich jetzt nicht so herausragend. Okay, es ist nicht extrem schlimm, so wie bei diesem Simon the Sorcerer irgendwie, was man irgendwie nicht spielen kann vor lauter Sexismus. Ja. Aber jetzt irgendwie als herausragendes Beispiel für einen anderen Umgang mit Geschlecht? Nee, nicht anderer Umgang mit Geschlecht. Nee, das meine ich nicht, sondern einfach nur... Erträglich? Erträglich, genau. Da, ne? Monkey Island, auch männliche Hauptfigur. Oder bei Monkey Island ist ja auch leider immer diese blöde Liebesgeschichte mit drin. Ja. Zwischen der Gouverneurin und Guybrush. Ja, sie darf zwar Gouverneurin sein, aber ansonsten muss sie auch immer nur gerettet werden und ist total zickig. Hm. Oder wird vergoldet. Ist ja auch in einem Teil oder was auch immer. Ja. Zelda ist gerade versteinert. Ja, das ist sie ja auch gerne mal. Hm. Ja, also finde ich jetzt auch irgendwie ihr... Ja, also ne? Also die Computerspielewelt ist einfach voll von männlichen Hauptfiguren und dann gibt es halt ab und zu mal eine Ausnahme, aber die wird halt auch immer genauso markiert als Ausnahme. Hm. Das ist ja eigentlich nicht Sinn der Sache in meinen Augen. Musik! Müssen wir vielleicht mal ein Computerspiel entwerfen. Demnächst ja. Nach der Magisterarbeit müssen wir dann das Computerspiel. Demnächst in ihrem Internet. Okay, wir haben, ich kündige das nur kurz an. Passend zum Thema von Danzig, Tetris Remix. Bis nächsten Monat. Habt einen schönen Sommer. Tschüss. Kommt gut durch diesen Monat. Und die nächsten Wochen. Tschüss. Tschüss. Stimmt, oh Gott, ja. Oh Gott, ja. Tschüss.